Ja, jetzt sollten wir lauter sein. Kann ja mal der Chat eine Rückmeldung geben. Ich lese den Chat nicht, was schreiben sie denn? Xenim twittert automatisch, wenn du einen Stream anwirfst, das war mir bis jetzt gar nicht klar. Ja doch, du musst, ja, das du, musst Test reinschreiben in den Namen und dann twittert es nicht. Und das habe ich eben vergessen, deswegen denkt jetzt so. Jeder, es gibt... Warte mal, ich spiele dir das mal, ich spiele hier gerade mal was vor, Nikolas, sei mal bitte gerade ruhig. Also wenn was laufen sollte, ich höre nichts. Nein, ganz leise im Hintergrund. Aber das ist egal, Holger. Ich höre mir jetzt gerade mal selber den Stream an und check mal, ob das im Stream auch so ist. Okay. Oder ob es nur bei euch ist. Nur in Anführungszeichen. Was ist denn das eigentlich für ein schweres Atmen? Da war ich das? Geil. I'm your father. Ah, ich könnte auch nochmal hier was testen. Und er wurde dumpf. Ich? Da. Was ist denn mit dir, Markus? Hast du getrunken? Was, wieso denn? Es ist 7:12, es ist die höchste Zeit für einen alten Mann wie mich ins Bett zu gehen und ihr haltet mich hier auf und sagt, es geht gleich los, es geht gleich los und alles, was passiert ist, dass irgendjemand sagt, oh nein. Du hast immer noch nicht kapiert, dass wir das hier machen, um dich endgültig in den Wahnsinn zu treiben. Sagt er klar. Könnt ihr mal ganz kurz, seid mal ganz kurz still, weil ich höre jetzt gerade den Stream verzögert und ich würde mich gerne mal selber hören. Sekunde. Das reicht jetzt eigentlich schon. Ihr könnt wieder weiterreden. Das war jetzt so ein bisschen wie beim Röntgen, ne? Tief einatmen, nicht mehr atmen. Danke, weiteratmen. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, könnt ihr mal, ihr zwei, wie ist es denn jetzt eigentlich immer noch so schlimm, oder? Ne, im Moment macht's nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Also jetzt ist es okay, oder was? Ja. Super, haben wir denn einen IRC-Channel? Das hast du heute Morgen auch gesagt. Haben wir einen IRC-Channel? Ja, wie heißt der? Brummschleife. Ja, und wir dürfen, die Brummschleife gibt's nicht und so, ihr wisst Bescheid. Bitte was? Man redet nicht über die Brummschleife. Hä? Du hast doch gerade gesagt, hä? Hä? Ich glaube, ich werde verrückt. So, jetzt müsste ich mich normal bei euch anhören. Was hast du denn jetzt wieder falsch gemacht, beziehungsweise was hast du vorhin richtig gemacht? Ich habe, du weißt ja, ich mache das genauso wie du, Holgi. Ich schleife das mit, ja, also ich habe im Prinzip dasselbe Setup wie du. Nur anders in der Hardware, aber von dem... Same, but different, yes. Mister. Ja, also einfach... Ich mache den N1 genau wie du, kannst du einfach mal so sehen. Und ich habe, wenn du dir vorstellst, ich habe den Gain von dem, der in das USB-Interface, was du hast sozusagen, ja, das habe ich zu laut gedreht. Und das habe ich nicht gemerkt. Ich habe zu laut in das USB-Ding reingepumpt. Ach, das geht? Ja, das geht bei mir. Ah, okay. Ins USB-Ding reinpumpen macht aber auch ein komisches Bild. Aber das, das ist aber nur in deinem Kopf, weil du aus so einer Pfarrersfamilie kommst. Nee, weil ich gerade eine Stunde lang mit Henrik gepodcastet habe und er immer von seinem Gnom gesprochen hat. Henrik? Henrik Manz. Manz? Ja. Hier, Holgi, okay. Twitter bitte mal. Ich will Twitter? Die Last sehen. Du willst Last sehen. Ja, weil wenn du twitterst, kommen wenigstens mal ein paar Hörer zusammen hier. Na wieso, wie viel haben wir denn? Ja, das Fünf. Ist... Ach so, nee, was ist Freenode und dann Brummschleife, oder was? Ja. Ich denke, es ist Chatter oder Hörer. Also ja, eben. Das habe ich auch gerade verwechselt. Ich gucke gerade nochmal. Wieso komme ich nicht in den Raum rein? Wo ist denn das? Wieso komme ich denn? Weil du doof bist. Raum. Wo? Brummschleife. Ja, okay. Also Raute Brummschleife. Wie die 002 Brummschleife. Schon geil, mit so echt so IRC-Cracks zu tun zu haben. 12 Hörer. Also echt, ne, wenn ich nicht... IRC, ja? Ja. Das war noch vor meiner Zeit. Genau. Das war vor der Zeit meines Vaters und deiner Mutter. Da haben wir schon vor deiner Zeit Internet gemacht. Ja, echt. Wie alt bist denn du eigentlich? Willst du das hier verraten? Wer ist es nämlich nicht? Ja, Markus, wie alt bist du denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Rat doch mal. Oh Gott, da reite ich mich immer nur in die Scheiße mit sowas. Ja, dafür ist ja genau diese Frage gemacht. Vor allen Dingen klingt Markus' Mikrofon gerade ein bisschen komisch wieder, ne? Du bist aber auch empfindlich, Holgi. Es hat ein bisschen leiser geworden gerade. Ich habe das ist vor allen Dingen dumpfer geworden. Ach, jetzt hör aber auf. Ich höre mich genauso an wie immer, Dumpfer. An wie scheiße hörst du dich an, Markus. Furchtbar. Ach ja, gut, das wird alles notiert. Schreibe ich mir natürlich zu, Nikolas hat scheiße gesagt. Aber jetzt ist es, oh nein, oh nein. Vor 12. Also es ist vorbei, ja. Ich bin ja wirklich nur von Bescheuerten umgeben. Oh nein! Auch ein schöner Name für eine Band. Ich sage übrigens mal allen Leuten, die hier zuhören, obwohl das mache ich jetzt noch nicht. Ich warte. Mach doch ein Gewinnspiel, dann hast du mehr Aufmerksamkeit. Holgi, du sollst twittern. Warum soll ich denn twittern? Damit hier mal Hörer reinkommen. Ja, versteht doch, Nikolas. Der Holger will seine Qualitätstwitterschaft nicht durch so einen Müll verschießen. Genau. So sieht's aus. Das der verdient damit auch. Geld. Der steht nicht zu uns und seinem genau. Scheiß hier. So sieht's aus. Was ist denn das hier? Ja, jetzt. Rudelbums wurde es gerade genannt. Ja, habe ich auch gesehen. Na schön. Ich habe dann eben, als ich nach Hause kam, habe ich mal Glotze angemacht und beim Plasberg reingeguckt. Das ist ja auch wirklich eine Strafe, diese Sendung. Ne? Ja, ich habe eh nicht verstanden. Bitte? Ja, du hast mir ja gerade empfohlen. Ich war eh erstaunt. Ich habe dir vor ein paar Tagen empfohlen, vielleicht mal mit diesem Jugendrichter zu sprechen, Elementarfragen zu machen, der da sitzt und sich die ganze Zeit in Rage redet, weil er unbedingt einen Warnschussarrest verteilen will. Hm. Und wahrscheinlich die ganzen anderen Kackbratzen, die da sitzen. Ich weiß auch gar nicht, was Heinz Hönig da will. Ja? Oder dieser Wiefelspütz. Kennt man halt, das will er. Ja. Oder dieser Wiefelspütz. Ich meine, was? Entschuldigung, Wiefelspütz? Wenn es nach dem ginge, würden wir dem täglich persönlich abliefern müssen, was wir denken. Also der also das ist und die sitzen da und unterhalten sich über Jugendkriminalität. Das finde ich immer so geil. Ladet mal irgendwie ein paar Schläger ein, ihr Affen. Die Sendung hieß doch so bescheuert, oder? Irgendwie aufs Maul oder irgendwie sowas. Ja, aufs Maul, du Opfer oder so. Eine grauenhaft. Ja. Heinz Hönig will, so schreibt das Netz an einer Stelle, die ich nicht näher benennen kann, will dort seine wirren, reaktionären und verkürzten Pathos-Sills absondern. Ja, ungefähr so kann man das bezeichnen, ja. Ja, ich habe glücklicherweise keinen Fernseher und weigere mich, solche Sendungen mir zu Gemüte zu führen. Ich habe tatsächlich Fußball geguckt. Das macht nur traurig. Ja, das macht tatsächlich traurig. Vor allen Dingen macht es traurig, wenn man sich anguckt, wie der Plasberg früher, als er noch nicht im ersten Programm gesendet hat, was er da für Sendungen gemacht hat. Da war das wirklich eine sehr kontroverse, sehr erkenntnisfördernde Sendung. Das ist eben nichts anderes. Also im Grunde ist das, als würde Sandra Maischberger im Stehen rieren. Ich wollte auch gerade sagen, Sandra Maischberger war aber auch mal besser, als sie noch auf NTV war oder so, ne? Also diese Verbreitung im ersten Programm scheint irgendwas mit den Leuten zu machen. Nee, ich glaube nicht, dass es die Verbreitung ist. Ich glaube eher, das ist das, die Produktion. Mehrere Anstalten gehen auf dich ein. Da geht es ja um die Verbreitung. Also das ist die Verbreitung ist dann eben nicht mehr regional, sondern bundesweit. Und jeder will mitreden. Das erfahre ich ja gerade am eigenen Leib, was das für Probleme bereitet. Ne? Und wenn ich das hochskaliere, also von so einer kleinen randständigen Call-in-Sendung da nachts, wenn ich das hochskaliere auf irgendwie so ein Flaggschiff-artige Fernsehsendung, auf die natürlich um den Faktor 100 höhere Aufmerksamkeit liegt, kann ich mir schon vorstellen, warum da immer nur Scheiße bei rauskommt. Ja? Also, dass da niemand den Mumm hat, mal richtig auf die Kacke zu hauen und zu sagen, wissen Sie was, Herr Hönig, halten Sie mal die Fresse. Was willst du eigentlich, du Wurst, in deiner Altbauwohnung? Du fährst mit dem Auto von A nach B und ich mit der U-Bahn, willst mir aber was über U-Bahn-Schläger erzählen, du blöde Sau. Apropos U-Bahn-Schläger, da möchte ich doch gleich nochmal nachfragen. Da kriege ich echt zu viel bei sowas. Ist ja, was hast du heute Abend gegessen oder getrunken? Fleisch. Hasswurst. Fleisch gab's, es gab Fleisch. Und die Bullen haben uns weggeschickt. Hier dafür haben wir einen Grill aufgebaut, kommt irgendwie so eine echt super, so eine vor 2 Jahren nach Berlin zugezogene Ende 40. Hier darf man aber nicht grillen. So, wir grillen seit 20 Jahren hier. Ja, aber hier stehen überall Schilder. So, was? Hier stehen überall Schilder. Hier darf man nicht grillen. So, macht nix. Hat die Bullen gerufen, die kamen dann aber irgendwie nicht, jedenfalls nicht rechtzeitig. Und irgendwann kommt da ein Polizist und meinte, ich würde ja gerne mitessen, aber ihr dürft hier nicht grillen, geht mal darüber. Und dann hat er uns praktisch 20 Meter weiter geschickt, weil 20 Meter weiter, da belästigt das die Schwaben dann nicht, die da irgendwie im Prenzlauer Berg sich ihre dicken Popos breit sitzen. Super. Sie ist zurückgestapft und hat ihr Handy rausgeholt, um Hilfe zu rufen. Und das Lustigste war, als sie dann gegangen ist, ist uns aufgefallen, die hatte ein lila Halsband an, ein rosa Halstuch. Die mit dem roten, rosa, ja, die mit dem rosa Halstuch. Roten Halstuch, rosa Halsbandtuch. Da packe ich mir echt, also. Und dann Heinz Hönig im Fernsehen. Und ja, mit schön hier überschminkten Tränensäcken, hast du es gesehen? Ja. Total zugespachtelt. HD macht hässlich. Das ist auch echt super, ey. Diese ganzen jungen Fashion Fernsehansager, die letztes Jahr noch echt super aussahen, die sehen eben jetzt alle total schlimm aus, weil HD-Fernsehen eben die Falten so rauszeichnet. Es gibt auch HD-Schminke, gibt's auch, ne? Es gibt mittlerweile HD-Schminke, es gibt spezielle Arten zu schminken auch, damit die eben nicht alle aussehen wie hier der, wie viel Spitz, da kannst du gerade gucken. Ja? Meine Güte. Können ja. Die Altersflecken überschminkt, Leute, Leute, Leute, ey. Da müssen wir auch nochmal mit dem Make-up reden, ne? Ekelhaft. Ich? Nee, ja, irgendwie schon. Oh nein! Ja, jetzt geht es wirklich, oder? Also es ist wirklich toll jetzt. Ganz toll. Sag doch mal, es ist ganz toll. Es ist ganz toll. Das könnte man erst sagen, nachdem du so 4 oder 5 Mal und nein rufst. Also von so, einem soll Mal. Noch mal. Soll ich nochmal testen, ja? Das kann ja ein Ausreißer sein oder so. But don't force it. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, super. Gut. Kann schon sein. Das heißt, das nächste Mal, wenn dieses Geräusch kommt, weise ich dich als erstes darauf hin, dass möglicherweise der Gain am Innen, genau, am Bim, am Bumm. Und morgen ist dann wieder Faktencheck bei Herrn Plasberg. Hat er ja bei mir dann endgültig verschissen gehabt, ne? Faktencheck. Was ist denn der Faktencheck? Ja, könnt ihr mal jemand erklären, worum es eigentlich geht, der keinen Fernseher hat? Genau, erklär doch mal. Da gibt es so eine Sendung, das ist im Grunde nichts anderes als eine Talksendung zu einem bestimmten Thema. Der Moderator steht, ist einigermaßen selbstverliebt und ja, alle reden sich die Köpfe heiß. Und er hat ein Spielzeug, wo er immer drauf rumdrückt und die Filme abfährt. Genau, der hat so einen Fernseher da oder so einen Monitor und der kann dann vorbereitete Einspielfilme abfahren, weil in der Regel weiß man ja vorher, was die Gäste sagen. Also die laden sich ja keine Leute ein, die sie nicht kontrollieren können, bei denen sie nicht vorher wissen, was passieren wird. Darum ist das ja damals auch mit Eva Herrmann so schief gegangen. Das, das war auch, naja. was sie dann machen ist, die haben da so eine Idee gehabt, was auch im Prinzip eine ganz gute Idee ist. Die sagen, hier sitzen dann eben solche Typen, irgendwelche Politschranzen, die irgendwie die Unwahrheit erzählen. Ja, da setzt sich dann, ich meine, Roland Koch zum Beispiel, der ehemalige hessische Ministerpräsident, der konnte das total gut. Der hat sich in Talkshows gesetzt und hat immer behauptet, Statistiken würden seine Meinung stützen. Und das war in der Regel gelogen. Also so jemand wie der sagt nicht versehentlich die Unwahrheit, sondern der lügt. So, und Plasberg hat dann eben, und diese Redaktion hat dann eben was eingeführt, das nennen sie Faktencheck. Und die sagen, was auch immer hier behauptet wird, wir können es ad hoc nicht überprüfen. Aha. Wir nehmen das einfach mal so hin und morgen ab 14 Uhr können Sie bei uns auf der Webseite nachlesen, was wir da hinterher recherchiert haben. Was eine tolle Idee ist. Aber leider Gottes, es gab eine Sendung, das war, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube vor 2 Jahren war das, da ging es um so eine Salbe, die angeblich Neurodermitis heilen könnte. Da hat Plasberg hat eine Sendung gemacht, wo es eigentlich um, ich weiß gar nicht, ich glaube die Pharma-Mafia ging irgendwie. Und ganz am Schluss, weil gerade, ich glaube, eine Woche oder 2 Wochen vorher ist eben diese Fake-Doku gelaufen im Rahmen der Reihe Die Story, wo eben dann mit unglaublich Tränendrüsen Bildern erzählt wurde, wie diese Salbe, die einer im Hinterhof erfunden hat, von der großen Pharma-Mafia unterdrückt wird und so, also die übliche Schwachsinnsverschwörungstheorie, die alle Wunderheiler erzählen, die wirkungslose Präparate an den Mann bringen wollen. Das Ding ist aber ganz gut eingeschlagen. Der Autor hat zur gleichen Zeit ein Buch gelauncht und dann hat sich auch zufälligerweise eine Woche später eine Firma gefunden, die gesagt hat, wir produzieren das Zeug jetzt, ja, wir lassen uns nicht unterdrücken von Big Pharma. Und der durfte dann am Ende dieser Sendung über Pharmaindustrie, durfte dieser Typ dann nochmal seinen Unsinn erzählen bei Plasberg in der Sendung. Und dann gab es einen Typen, das ist toll, der heißt Beda Stadler und kommt aus der Schweiz und ist so ein, ja, auch so ein Skeptiker, ein sehr lauter Typ auch, der wirklich kein gutes Haar an der Pharmaindustrie lässt. Und nachdem dann dieser Salbenscharlatan, also dieser Journalist, der da dieses Zeug verbreitet hat, seine Geschichte erzählt hat, ist dieser Beda Stadler ausgerastet und hat die Pharmaindustrie in Schutz genommen. Und das war schon echt, das ist wirklich eine spektakuläre Sendung gewesen in den letzten 10 Minuten. Und Plasberg ist eben wirklich ein extrem selbstverliebter Typ halt, das siehst du ihm dann auch an. Hat dann eben auch gesagt, wir haben das hier natürlich alles recherchiert, das ist keine erfundene Geschichte, das können Sie dann ja morgen alles im Faktencheck nachlesen. Und der Faktencheck war eben eine totale Katastrophe. Also weil ich mich da so drüber aufgeregt habe, dass sie da so eine Dauerwerbesendung machen, habe ich mir diesen Faktencheck angeguckt und der Faktencheck bestand exakt aus den vollkommen aussagelosen Studien oder Pseudostudien und Anekdötchen, die auch schon dieser Journalist in seinem Film verarbeitet hat und in seinem Buch beschrieben hat. Also das heißt, die haben so im Grunde so eine Zirkelschlussbegründung da gemacht. Und seitdem das passiert ist, vertraue ich der Sendung nicht mehr weiter, als ich meine Glotze werfen kann. Mhm. Also was ist ein Faktencheck wert, wenn überhaupt keine Fakten gecheckt werden? Mhm. Und sie sind dann noch nicht mal anständig zurückgerudert. Also das finde ich eigentlich das Schlimmste. Also ich hätte wenigstens von so jemandem wie Plasberg, der sich als Top-Journalist versteht, so viel Größe erwartet, zu sagen, da haben wir ins Klo gegriffen, kommt nicht wieder vor oder sowas. Aber nee, stattdessen wird dann irgendwie rumgeeiert und komische Presseerklärungen abgegeben. Also es ist furchtbar. Und das ist ein Problem, glaube ich. Das passiert halt, wenn du dann so im Ersten bist. Ja, ja. Also Holgi, man lernt und geh nicht ins Erste. Nee, ich merke das ja gerade am eigenen Leib. Wieso? Naja, alle Redaktionen, die an der Sendung, die ich da mache, beteiligt sind, wollen zum Beispiel Einstimmigkeit haben, wenn es darum geht, Gäste einzuladen. Ja? Und das ist mir jetzt so oft vor die Wand gefahren, dass da irgendwie... Die Redaktion will alle... Es sind ja an meiner Sendung sind ja 6 Redaktionen beteiligt, ne? Also 6 unterschiedliche Sendungen. Oh Gott, ja. Hm. So, und darunter sind, also die meisten dieser beteiligten Sender sind es gewohnt und wollen gerne auch, selbst in so einer Abendsendung, am liebsten jede einzelne Minute, die on air geht, kontrollieren. Was natürlich in einer Autorensendung, die so live passiert, nicht funktioniert. Haben sich aber ausgebeten, dass wenn Gäste eingeladen werden sollen, dass da Einstimmigkeit herrscht. Ja, das heißt, wenn 5 Redaktionen sagen, das ist ein guter Gast und der 6. sagt, nein, das ist nichts für unsere Zielgruppe, ja, über die diese Sender ja in der Regel gar nichts wissen, dann wird dieser Gast nicht eingeladen. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, sodass ich mich dazu entschlossen habe, nie wieder Gäste einzuladen in meine Sendung. Weil ich mich diesem Unsinn, der da passiert und diesen Rechtfertigungsdruck, unter den ich da gesetzt werde, setze ich mich einfach nicht aus, habe ich nicht nötig. Das ist mir einfach zu anstrengend. Ne? Ja. Also wenn selbst jemand wie mir, der 11 Jahre Know-how hat, nicht zugestanden wird, dass wenn ich sage, wenn dieser Gast kommt, wird das eine interessante Sendung. Also wenn ich dann immer mich noch rechtfertigen muss, als wäre ich der blutige Anfänger, dann habe ich halt irgendwann auch keinen Bock mehr. Und der Punkt ist halt erreicht. Dann kriegen sie halt keine schönen Sendungen. Ne? Hm. Ja, und das ist so ein schade ist es. Das ist schade, klar, aber das ist so ein ARD-Ding. Und das passiert beim Plasberg garantiert genauso. Die werden den genauso weich geschliffen haben. Mhm. Und das war damals schon, als der ja auch, der sollte ja schon mal im ersten Programm anfangen. Ja. Und hat dann eben auch gesagt, ja, was soll ich denn mit einem Laden, wo mir, was weiß ich, 9 Rundfunkanstalten reinreden, jeder weiß es besser. Und freitags um 18 Uhr ist das Archiv nicht mehr erreichbar, wenn ich mal einen Film brauche. Mhm. Das ist, ja. Mhm. Unschön. Spült weich, das Erste. Ja. Aber du hast auf jeden Fall jetzt wirklich beschlossen, du lädst da gar niemand mehr ein, oder wie? Nein, ich lade keine Gäste mehr ein. Also ich mache mir die Mühe nicht mehr, weil es bringt nichts. Weißt du, dann, das ist so, ich werfe dann den Gastvorschlag ab, dann sagt irgendwie der erste Redakteur noch, ey, geile Idee. Dann höre ich 2 Wochen lang nichts und dann kommt irgendwie irgendein Quatsch zurück. Hm. Ja? Von Leuten, die den ganzen Tag in Kategorien denken, in denen ein Beitrag inklusive An- und Abmoderation 1:30 lang ist. Das brauche ich dann einfach nicht mehr. Da werde ich dann auch wirklich zur Diva an diesen Punkten. Hm. Geht es hier aber nicht um was ganz anderes? Wo? Wie bei uns hier? Dieser sogenannten Sendung. Wieso? Wir sind doch vollkommen frei in unserer Themenwahl. Stimmt. Ja? Also wir brauchen keine Einstimmigkeit. Wir sind frei in unserer Themenwahl und was passiert? Holgi jammert rum. Ja, genau. Wir warten einfach, bis es vorbei ist und dann fangen wir an. Genau. Wir warten einfach, bis du dich ausgequetscht hast. Man kommt ja auch vorher zu nichts. Das wär's jetzt, wenn jetzt Nikolas sagen würde, so, ich schalte dann mal den Stream ein. Ich wollte euch tatsächlich noch mal was fragen, und zwar dieses Bekennerschreiben des Kabelbrandes. Ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, richtig. Erzählt es doch mal. Vielleicht haben die Hörer es auch nicht mitbekommen. Also was genau passiert, weiß ich auch nicht, aber es war sowas in die Richtung von, wir finden Anschlag auf eine öffentliche Nahverkehrsstruktur eine total super Sache, um irgendwie gegen Kapitalismus, Kernkraft und alle anderen bösen Sachen zu protestieren. Linksautonom. Und man fragt sich so, klar, wir gehen jetzt, also bei Twitter irgendwie so gelesen, wir gehen jetzt mal gegen die Reichen und Mächtigen vor, wir zeigen es denen so richtig und legen die S-Bahn-Larven, weil die fahren ja jeden Tag da. Moment mal, da ja, stimmt doch was nicht. Was ich mir jetzt gefragt habe, ist, die Verschwörungstheorie liegt an dieser Stelle einfach nahe, ob dieses Schreiben nicht von irgendjemand geschrieben wurde, der da sozusagen jemand in Misskredit bringen will. Weil so bekloppt kann man doch eigentlich gar nicht sein, öffentlich. Doch, so bekloppt kann man sein. Das glaube ich auch. Ja, das befürchte ich halt auch. Und die Frage sozusagen. Guck dir doch diesen Scheiß an, der dann da um diese besetzten Häuser all die Jahre passiert ist hier in Berlin. Die haben einfach mal nicht mehr alle Tassen im Schrank. Es ist. Man zündet halt keine Sachen an. Fertig. Und wer das doch macht, der hat sie nicht alle. Egal, was es ist, was er anzündet. Naja, also. Das Schlimme ist aber. Der Holgi hat heute Fleisch gegessen. Ja, das Schlimme ist aber, dass die derzeitige Realität uns etwas anderes beibringt. Die derzeitige Realität zeigt uns nämlich, ist es total egal, ob du dich 30 oder 40 Jahre lang ganz friedlich für die Abschaffung von Atomenergie einsetzt. Es ist viel sinnvoller, in einem relativ dicht besiedelten Gebiet ein Atomkraftwerk in die Luft gehen zu lassen. Dann macht nämlich auf einmal auf der ganzen Welt alle Atomausstieg, obwohl die Argumenten nach wie vor dieselben sind. Und das ist so, wenn man sich das anguckt, dann könnte man schon denken so, also man befürwortet es nicht, aber man kommt zumindest dahin, dass man nachvollziehen kann, wie Leute auf diese total schräge Idee kommen, dass Dinge anzünden, was bewirken könnte. Ja, sicher, das lässt sich ja auch gut, das lässt sich ja jederzeit auch prima argumentieren, dass es wirkungsvoller und damit mutmaßlich auch sinnvoller ist, das Verwaltungsgebäude der Deutschen Bahn zu sprengen in einer Nacht- und Nebelaktion, ist sicherlich zielführender als 4 Wochen davor zu demonstrieren. wie soll ich sagen? Also dann sollen sie aber doch bitte auch das Gebäude der Bahn sprengen. Ne? Und nicht irgendwie. Okay, und nicht irgendwie ja, aber nicht. Morgen stehen uns die Hausdurchsuchungen, alles klar. Ach, Blödsinn. Ne? Ich meine, sowas vollkommen Hirnrissiges, da eine S-Bahn lahmzulegen, wo irgendwie Max Mütze morgens mit zur Arbeit muss. Ja, wessen Solidarität wollen die denn eigentlich noch haben? Ich meine, die Solidarität von uns Kapitalisten haben diese Leute sowieso schon lange verloren. Ja, und jetzt geht's auch noch irgendwie an die kleinen Arbeiter und Angestellten. Das ist doch albern. So, und die Grünen, und das ist eigentlich das Schöne, ne? Und der beste Beleg dafür, dass man keine Bahngebäude in die Luft sprengen muss, sind die Grünen. Ja, die haben es auch so geschafft. So, da gab es vielleicht den einen oder anderen Schwachkopf, der mal einen Strommast umgesägt hat oder so, aber letztendlich haben es die Grünen so geschafft. Was diese ganzen Schnuller-Revolutionäre nämlich nicht begreifen, ist, Politik ist ein unglaublich dickes Brett zu bohren und ein unglaublich langatmiges Geschäft. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Nee. Und selbst wenn du die perfekte Idee für den Weltfrieden hast und alle damit überein und alle deiner Meinung sind, die gesamte Weltbevölkerung ist der Meinung, wir machen es genauso, wie der Nikolas sagt, dann wirst du morgen noch lange nicht diesen Weltfrieden haben. Oh nein! Genau. Ja. Da kriege ich jedes Mal zu viel. Also, weil ich denke mir, weißt du, und auch diese ganze Autoanzünderei. Ich kenne Leute, die stehen so sehr auf Porsche, ja? Das sind ganz kleine arme Schweine, die irgendwie 1500 Euro im Monat verdienen, die sich 10 Jahre lang jeden Euro auf Seite gelegt haben. Du hast doch gerade gestern so einen netten Talkgast da irgendwie, du hast so über Autos geredet, ne? Ja. Da hat nicht irgendeiner auch irgendwie sich irgendwie der wollte doch einen Porsche oder was war das? Das war irgend so ein Typ, der sich auch fast ruiniert hat mit Autos, weil er da irgendwie. Der hat sich mit 18 eine neue, eine E-Klasse-Jahreswagen auf Pump gekauft. Ja, weil das war ein Araber und der sagte, ja, bei uns Arabern ist das halt ein Statussymbol. Da gilt man was, wenn man einen fetten Wagen hat, egal in welchem Alter. Und auf das Ding ist der abgegangen und hat dann mal eben irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 20.000 Euro Schulden gemacht oder so, für ein Auto. Ja. Mein Nachbar ist ja auch total geil. Er hat seine Wohnung gekauft auf Kredit, 60.000 Euro, der zahlt die ab. Und alles, was der zu dem Thema zu sagen hat, also man muss sich das einfach mal vorstellen, dem gehört die Wohnung. Ne? Wenn er das alles bezahlt hat, dann gehört ihm die Wohnung und zwar bis zum Ende seines Lebens. Und alles, was er dazu sagt, ist, ey, dafür hätte ich mir ein CL kaufen können. Ja, habe ich auch gesagt, ja, Alter, in 10 Jahren ist der CL im Arsch. Deine Wohnung steht dann immer. Ja, aber trotzdem, ey, stell dir das mal vor. Dafür hätte ich ein CL haben können. Das war aber wirklich, es sagt auch der Chat gerade, es war eine gute Sendung gestern. Fand ich irgendwie echt sehr. Ja, ja, und obwohl es viel zu wenig Anrufer waren, das ist auch sowas, was sich diese Redaktionen wünschen. Die wünschen sich dann eben auch, ja, kein Anrufer mehr als 10 Minuten und eher, außer die Geschichte ist sehr gut. Und da denke ich mir auch immer, ey, wieso denn? Wenn da gerade einer ist, der eine super Geschichte erzählt und der unterhaltsam ist, dann kann der doch im Zweifelsfall auch eine Stunde reden. Das tut doch keinem weh. Mhm. Aber warum, gibt es da irgendwie quantifizierbare Merkmale von einer guten Geschichte? Natürlich nicht. Das ist. Ach, sowas finde ich sowieso alles Humbug. Das geht. Du kannst. Ja, das hält ja nicht davon, die Leute ab, sowas zu machen. Du kannst eine solche Sendung. Sie versuchen das immer wieder. Sie versuchen es auch gerade wieder im Hintergrund. Passieren so einige komische Dinge. Du kannst ein so eine solche Sendung. Man bezeichnet das als Autorensendung. Und selbst das ist es noch nicht mal, weil ich als Autor dieser Sendung ja nur einen sehr geringen Anteil am Zustandekommen dieser Sendung habe, weil letztendlich bin ich im Austausch mit allen Anrufern sind die Autoren dieser Sendung, wenn du so willst. So, und das ist also ein spontaner kreativer Prozess. Und einen spontan kreativen Prozess kannst du überhaupt nicht mit bürokratischen Akten abbilden. Und alles, was moderner Hörfunk macht, dieses ganze Benchmarking und dann abprüfen, ob die Benchmarks erreicht worden sind, war der Beitrag lang genug, hat die Pointe gesessen und das lässt sich auf ein Tagesprogramm gerade mal so mit Ach und Krach, mit Mühe und Not anwenden. Und je genauer oder je präziser du es anwendest auf ein Tagesprogramm, desto schlechter klingt es auch, desto langweiliger wird es. Mhm. Das kann man sich bei diesen sogenannten Dudelfunkern anhören. Also das ist ja nix. Ja, das ist halt eine Gleichschaltung, ne? Auch von allem, genau. Letzten Endes. Das ist so eine Tapete, die im Hintergrund läuft und wenn. Ja, apropos, ich glaube, es ist Zeit für die Nachrichten, oder? Und wenn sie weg ist, die Tapete, dann ist auch nichts verschwunden. Das ist so wie so ein langweiliges, wie mein Auto, ne? Ford Fiesta. Stell den Wagen vor ein Haus, ja, guck dir das Haus an, dreh dich um, dann nimmst du den Wagen weg und dann drehst du dich zurück und guckst dir wieder das Haus an. Und du vermisst nichts. Und genau so ist das mit modernem Radio. Ne? Also das dudelt so vor sich hin, ist manchmal ganz lustig, vielleicht hast du auch irgendwie ein paar Konzertkarten gewonnen. Aber wenn es morgen nicht mehr dudelt, vermisst du halt nichts. Und das passiert halt, das ist das Ergebnis von Benchmarking. Ja, aber ich meine, das könnten Sie doch gerade in der Sendung, wie du sie machst und auch zu der Zeit einfach auch mal lassen, oder? Also zumindest in der extremen Form. Aber es liegt ja nicht daran, also das Ding ist ja, dass die Sendung an sich gar nicht mehr wichtig ist, sondern viele der Elemente, die es im Radio gibt, gibt es gar nicht mehr deswegen, damit das Radio besser wird, sondern es ist so ein Markengedanke. Die Formatierung geht dahin, dass man sagt, es geht nicht darum, ob der Zuschauer oder Zuhörer im Nachgang sagen würde, das war eine interessante Sendung, sondern es geht darum, dass sie sich vor allem und zuerst an den Namen des Senders erinnert. Das ist total wichtig. Daher kommen diese ganzen Claims und irgendwie alle 5 Minuten dieses die neuesten Hits von heute, ja, bla bla bla. Das ist die Page Impressions des Hörfunks. Ne? Und das ist auch in den kleinen Sachen so, das ist auch nicht nur beim schlimmen Privatradio so. Ich habe zum Beispiel mal nachgefragt, warum wir denn eigentlich so Veranstaltungstipps oder so neue Musik, ja, diese zwischendurch immer Ansagen hier neue Musik. Und da bekam ich die Antwort, es geht nicht darum, ob das jetzt gerade inhaltlich wichtig ist oder stimmt. Im Rahmen eines Veranstaltungstipps, also Veranstaltungstipps ist ein Ding, da hast du immer irgendwie so 3 pro Tag, das ist ja unmöglich alles. Und es geht nicht immer so darum, dass man sagt, das ist der Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sondern den Eindruck zu vermitteln, man wüsste Bescheid. Also es geht eher um die Brand als um den Inhalt. Also Brand im Sinne, wir haben die Tipps oder was? Oder? Genau, Brand im Sinne von, dass jemand so denkt, ah, Fritz war das doch. Ja, das ist, darum kleben ja auch überall die Plakate. Ne? Es gibt 2-mal im Jahr so Phasen, oder ich muss eins vorher noch sagen, also diese Formatierung findet in solchen Autorensendungen abends nicht statt. Also in so Sendungen wie dem Blue Moon oder was ich da mache, die Late Line, da findet diese Formatierung nicht statt. Aber du hast eben das Problem, dass die Leute, die diese Sendung verantworten, also die Redaktionen, die da sind, die Chefredaktionen, die Direktionen, die daran beteiligt sind, die Gremien, die daran beteiligt sind, das ist ein psychologisches Problem. Das hören die Kollegen nicht gerne und tun das immer gerne als Verschwörungstheorie ab, obwohl es keine ist. Das ist ein psychologisches Phänomen, dass wenn du von 24 Stunden, die du Radio produzierst, 22 Stunden in diesen Formatkategorien denkst, bist du überhaupt nicht mehr in der Lage, deine Kategorien zu verlassen und in Autorensendungskategorien zu denken. Und darum verspüren die einen Drang, die Autorensendung durch dieselben Werkzeuge abzubilden, wie sie auch ihre Formatsendungen abbilden. Und das muss scheitern. Das ist so, dass du kennst das, wenn du gibt's dann in so Rhetoriktricks, ne? Ja-Straßen bauen. Wenn du jemanden dazu gebracht hast, 10-mal hintereinander Ja zu etwas zu sagen, dann kriegst du ihn dazu, egal wie absurd das 11. ist, er wird schon wieder Ja sagen. Das ist genau das. Ne? Du setzt da Kategorien und sorgst dafür, dass die Leute in den Kategorien bleiben. Und das passiert halt in so einem Arbeitskontext. Also wenn ich einen ganzen Tag den ganzen Tag in Videotextkategorien denke oder in Content Management Systems Kategorien, bin ich am Abend auch nicht mehr in der Lage, einen guten Witz zu erfinden. Das kommt halt nicht hin. So. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das ist also so eine diskrepante Wahrnehmung irgendwo. Also die Kollegen, die sitzen den ganzen Tag da und spielen ausschließlich Musik, von der sie behaupten können, sie wäre getestet. Ja, also es wird dann Leuten exemplarisch vorgespielt. Und wenn die sagen, finde ich gut, dann leiten sie daraus ab, dass das was für die gesamte Zielgruppe ist. Oh, ich finde das alles so schrecklich, was ihr erzählt, wirklich. Aber es geht noch weiter, weil... Du darfst das nicht schrecklich finden. Wir reden ja nicht über ein kreatives, wir reden nicht mehr über Kreativität. Sondern das ist ein Geschäft, das gemacht wird. Und das Geschäft, das gemacht wird, wird eben mit dem Mittel Radio gemacht. Das könnte genauso gut mit dem Mittel Automobil oder. Ja, aber das tut mir doch trotzdem weh. Also das muss mir doch weh tun. Also ich bin da ja noch nicht so, ich bin ja nicht so drin wie ihr. Und deswegen so. Okay, warte, um nochmal die andere Seite auch darzustellen. Also gerade sozusagen der Sender, bei dem wir beide sind, dem muss man auch sagen, wenn man sagen, es gibt natürlich was zu meckern, weil das ist eine Institution, das ist eine große Institution und sagen, als eine große Institution hast du immer so eine gewisse Starrheit, die schlicht und einfach ergreifend dadurch passiert, dass viele Leute auf einem Haufen sind und versuchen zusammen irgendwie eine Sache zu machen. Aber im Vergleich zu allem anderen, was es gibt, ist es da so dermaßen cool und du hast so dermaßen viel Freiheit. Ja, das will ich auch gar nicht, Nein, aber das muss man sagen, also weil man steigert sich natürlich schnell rein und das stimmt auch irgendwo alles so, aber es ist halt andererseits tatsächlich so, dass das echt so ein Highlight ist. Ja, mir ging es jetzt auch gar nicht um den Sender Fritz, sondern mir geht es einfach darum, was für Erfahrungen da gemacht werden von euch und das finde ich irgendwie schlimm. Das Problem ist ja auch nicht, dass es uns möglicherweise auf den Sack geht, unter welchen Bedingungen wir arbeiten. Es zwingt uns ja auch niemand, das zu tun, das darf man ja auch nie vergessen. Das Problem, was ich vielmehr sehe, ist das Problem des Publikums. Also ich habe große Sorge, dass es uns gelingt, unser Publikum in angemessener Weise anzusprechen. Ja, weil wir immer machen, was nötig ist, um eine hinreichend große Menge Leute zu erreichen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man den Mut aufbringt und es auch flächendeckend machen würde, es auch sehr gut funktionieren kann, zu tun, was möglich ist. Ja. Also das Medium einfach wirklich mal komplett auszureizen, zu sagen, wir machen jetzt, was möglich ist. Und wir wollen nicht mehr, weiß ich nicht, wenn du sagst, also eine Größe, die sich jeder wünscht oder sowas wie Fritz, glaube ich, wünscht sich das, wenn wir in der durchschnittlichen Stunde, ja, wo dann gemessen wird, 100.000 Hörer haben, dann sind wir glücklich, dann knallen da die Korken. Vielleicht ist es aber, wäre es ein viel schlauerer Anspruch an sich als Radio, dass man sagt, ich will gar nicht 100.000 Hörer in der Durchschnittsstunde haben. Es reicht mir, wenn ich über den Tag verteilt 1 Million Hörer hatte, weil in der einen Stunde, die haben wir auf eine Art und Weise produziert, weiß ich nicht, da haben dann Markus, Nikolas und Holgi 2 Stunden lang dumm Zeug geredet. Das hat aber 30.000 Leuten vielleicht gefallen und die nächste Stunde gefällt dann wieder 20.000 anderen Leuten. Ja, außerdem, du trägst doch auch, ganz kurz, ich meine, du prägst doch auch einen Geschmack. Also ich meine, wenn alles sich gleich anhört, dann wollen die Leute das wieder so hören oder wollen es vielleicht auch gar nicht hören. Sie sind halt dran gewöhnt. Und wenn du was veränderst an der ganzen Geschichte, dann springen vielleicht erstmal Hörer ab, aber du musst doch erstmal eine Weile senden, damit vielleicht andere Leute was entdecken, aha, guck mal, die machen da was Neues, die machen da was anderes. Also man muss dem auch doch Entwicklungszeit geben oder überhaupt mal sagen, wir experimentieren an einem Punkt irgendwo im Tagesprogramm und mal sehen, wie sich das entwickelt. Also das ist doch einfach irgendwie, das Ganze ist allein auch deswegen schwierig, weil es tatsächlich so ist, dass das Publikum, TM, ja, also diese homogene Masse, die es wahrscheinlich überhaupt gar nicht gibt, die hat tatsächlich, wenn man das über die breite Masse und statistisch sieht, funktioniert Dudelfunk einfach erstaunlich gut. Ja, das ist halt, also wenn es scheiße wäre, würde es überhaupt niemand einschalten. Genau. Und es wird ja eingeschaltet. Ja, das ist, aber das, was, wenn 100.000 Leute Dudelfunk hören, also oder sagen wir mal, wenn von 5 Millionen 1 Million Dudelfunk hört, dann heißt es, dass 4 Millionen das nicht hören. Aber nochmal eine kurze Frage. Für diese 4 Millionen fehlt mir das Angebot. Jetzt nochmal eine kurze Frage. Ich glaube, so ist es halt tatsächlich nicht. Sondern ich glaube tatsächlich, dass ein größerer Teil der Leute, die überhaupt Radio hören, und zwar nicht deswegen, weil die nicht das richtige Angebot haben, sondern der größere Teil aller potenziellen Radiohörer hört tatsächlich Dudelfunk und hört das auch gerne in der Hinsicht von, das hilft ihm irgendwie über den Tag zu kommen. Ja, aber wann? Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also Dudelfunk ist ja dieses typische auch Autoradio-Kram vielleicht oder in der Stadt rumeiern, ja? Genau. Aber nachts um 11, gut, da haben halt ein paar Leute Spätschicht oder irgendwas. Aber wer hört sich da so ein Programm an? Also selbst ich höre manchmal im Radio halt diesen Dudelfunk im Auto, wenn ich irgendwie gerade wohin fahre, weil ich einfach irgendwas gerade anmache, ja? Abends schalten doch vielleicht Leute viel gezielter und dezidierter ein, um irgendwo zuzuhören. Also ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass diese Talksendungen halt alle abends sind halt, ja. Ich meine, diese Call-in-Sachen, Geschichten. Und ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht genau, was ich sagen wollte. Ja, die Call-in-Sachen sind deswegen abends, weil du tatsächlich sozusagen, also abends sinkt es die Zuhörerzahl tatsächlich. Du kannst ja auf diese Art und Weise sagen, kannst du tatsächlich auch so eine Art Nischenprogramm machen. Also Call-in ist an sich schon Nische, ne? Also Call-in ist eine Nische in der Nische. Genau, und du kannst, du erhöhst halt auch deinen Wortanteil dadurch. Mhm. Also wenn du eine reine Talksendung, es gibt ja auch so Regelungen irgendwie, wie viel Wortanteil ein Radio haben. Also jetzt, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es, glaube ich, nicht, spielt das nicht so eine wichtige Rolle. Aber bei Privatsendern sozusagen, die sind ja verpflichtet, die dürfen ja nicht nur Musik spielen, sondern die müssen auch Wortanteile bringen. Und wenn du da so eine Talkstrecke machst, kannst du halt wunderbar sagen, so hier, guck mal, über den Tag verrechnet haben wir irgendwie so und so viele Minuten Wort. Mhm. Und hast das dann aber abends in der Strecke verpackt, wo es halt nicht so wichtig ist, weil eh keine Werbekunden mehr. Ja, aber das sind ja alles irgendwie keine inhaltsbezogenen Gründe. Verstehst du? Also, es gibt keine inhaltsbezogenen Gründe. Ja, das ist doch abartig. Also für mich als Hörer, der einfach irgendwie ganz naiv dran geht, hört sich das alles schrecklich an. Ja, das ist also, ich glaube wirklich inhaltsbezogene Sendungen, also oder fast ausschließlich inhaltsbezogene Sendungen, werden nur noch bei Sendern gemacht, wo du so tendenziell als vor allem junger Mensch, glaube ich, die Hände über den Kopf, um Gottes Willen, sich auch gar keinen hören. Da reden wir von Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, also Deutschlandradio, Kulturradio, so diese Sachen. Hm. Die haben halt. Ja gut, aber da hören sich junge Leute das nur nicht an, weil der Inhalt ihnen nicht gefällt. Aber das Format Sprache. Genau, das würde vom Format daher würde das passen. Kannst du ja auch anders machen. Ich denke tatsächlich so, dass die Strukturen, die da haben, also irgendwie so halbstündige Features über ein bestimmtes Thema, ich denke, das wäre durchaus auch nicht nur für plus 80 geeignet, aber sozusagen die Ansprechhaltung innerhalb dieser Strecke ist dann halt natürlich die falsche. Und das ist wiederum aber teuer, also ein Halbstunden-Feature zu produzieren, da musst du halt mal richtig Asche auf den Tisch legen. Mhm. An den Autoren. Und das wird natürlich dann ungern gemacht oder gibt es halt nicht. Ist halt alles schwierig. Ja, schade ist es. Ja, und ich denke, wir ändern es ja gerade. Ne? Genau, also vor allen Dingen diese Plauderformate, wo irgendwer, der sich einbildet, was zu sagen zu haben, mit jemand anderem redet, der sich einbildet, was zu sagen zu haben oder halt einfach gut zuhören kann, die entwickeln sich ja im Netz sehr, sehr gut. Also das ist ja, wir sind natürlich weit davon entfernt, irgendwie die Durchschlagskraft eines UKW-Senders zu haben. Also selbst sowas wie, sowas sehr, sehr Kleines hier in Berlin wie Motor FM zum Beispiel, wird von wahrscheinlich um den Faktor 10 mehr Menschen gehört oder wahrgenommen als unser eins hier. Aber es entwickelt sich halt langsam. Ne? Vor 5 Jahren hat noch jeder gedacht, das entwickelt sich gar nicht. Ne? Ja. Und mittlerweile gibt es halt Leute, die, also wie beispielsweise Tim, der in der Lage ist, aus diesem aus der Podcasterei sogar ein Einkommen zu generieren. Ja. Das ist schon ganz interessant. Ja. Wobei ich das sehr spannend finde, wo das hinführt. Also was ich nämlich immer komisch fand, war diese Argumentation für Podcast, irgendwie so zeitunabhängiges Hören und Radio wird tot sein. Das habe ich nie geglaubt. Aus dem schlichten und einfachen Grund, weil Radio das perfekte Nebenbei-Medium ist, was man halt irgendwie so laufen lassen kann, während man irgendwas anderes macht. Und diese ganze Livestream-Sache zeigt auch sehr schön, dass das klappt. Und was ich mich frage ist, ob dann diese Livestream-Sache so eine ähnliche, sowas ähnliches wie das Radio sozusagen durchmacht, dass man fängt halt an, und dann ganz viel experimentieren und so, dann stellt sich irgendwann heraus. Fängt man dann an zu formatieren, meinst du? Genau. Also gerade wenn es dann um Geld geht, zu sagen, du machst das als Hobby und stellst fest, okay, ich kann damit Kohle machen. Dann kriegst du über die Jahre dann tatsächlich auch mit, was mehr geht und was nicht. Ja, dann, warte. Das Ende vom Ding ist, dass du dich möglicherweise davon abhängig machst. Und dann bist du de facto einfach nicht mehr frei in deinen Entscheidungen. Das muss nichts Schlimmes sein. Das kann auch gut ausgehen, wenn sozusagen, wenn deine Hörer, die dir das Geld geben, zufälligerweise genau das mögen, was, für was du dich eh entschieden hättest. Aber de facto bist du dann nicht mehr frei und möglicherweise führt das auch wieder zur Formatierung. Ja, aber davon ist man ja noch so weit entfernt. Also ich na, weiß ich nicht. Die Frage ist, ob der Anspruch immer dahinter besteht, gleich so groß, so dermaßen groß zu werden, dass du eben dann auch dich dermaßen formatieren musst. Also es gibt ja und groß und wenn, groß. Ja, also. Und selbst wenn, also hast abgesehen, du, ja. abgesehen davon, dass wir vielleicht zeitlich davon noch sehr weit entfernt sind, wäre ich durchaus, also ich fände es überhaupt kein Problem, tagsüber 6 Stunden Format zu machen, um mich dann abends mit euch beiden in der Brummschleife zusammen zu telefonieren und dann einfach Zeug zu labern, worauf ich Bock habe, das zu labern. Weil das ist ja der wesentliche Unterschied. Ich habe das Equipment zu Hause stehen. Ich muss nicht zu irgendeiner Sendeanstalt fahren und fragen, ob ich das Equipment und die Frequenz benutzen darf, sondern ich habe die Ausrüstung, ich habe die Frequenz und im Grunde kann ich damit machen, was ich will. Also das wird es retten. Und ich finde die Vorstellung alleine schon so angenehm, dass ich mir auch mittlerweile durchaus vorstellen kann, bei einem stinknormalen Dudelfunker zu arbeiten. Und da parallel dein eigenes Zeug zu machen. Genau, tagsüber 4 Stunden irgendwie nette Gewinnspiele oder ne, den besten Verkehr der Stadt ansagen. weil das ist ja so weh das intellektuell bisweilen tut, was da von einem verlangt wird. Trotzdem nur ein Ausgleich. Und so sehr ich das auch persönlich als Strafe für das Publikum teilweise empfinde, was da passiert. Das ist ein toller Job. Der macht totalen Spaß. Du bist in den Köpfen der Leute und wenn du einen Witz erzählst, dann lachen die. Und es ist auch durchaus möglich, man muss es ja nicht so machen wie diese ganzen komischen Langweiler, die man bei vielen Sendern den ganzen Tag ein Tag aushört, die immer nur Liner-Cards vorlesen und immer denselben Anmoderationen für ihre Filmtipps machen. Donnerstag ist Kinotag und jetzt ist unser Filmexperte im Studio. Na, was gibt's denn Neues? Das kann man eben auch schön machen, das kann man mit einem Mehrwert versehen. Also man kann auch den besten Verkehr der Stadt mit einem Mehrwert versehen, der über den Verkehr hinausgeht. Das ist halt möglich und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn ich den Ausgleich habe, hier abends irgendwie so Heizefeiz zu machen mit euch, dass ich dann auch überhaupt keine Probleme mehr damit hätte, bei was weiß ich was, ja, bei irgendeinem Popsender. Dann bist du also immer noch, dann hast du wenigstens einen Job, der zumindest was damit zu tun hat, was du gerne machst. Genau. Das ist ein ganz guter Ausgleich und das hält einen dann eben auch am Leben. Mhm. Also das ist so. Ja. So sowas Ähnliches ein bisschen, wie ich mal so hier groß Filme machen wollte und dann jetzt irgendwie so ab und zu Zeug schneide, wo ich es kotzen kriege, aber mir macht irgendwie die Umsetzung von der ganzen Geschichte noch Spaß, aber inhaltlich nervt es mich und dann kann man parallel irgendwie noch eigene Projekte machen, die man sich so finanziert und da halt seinen Wust, den man so im Kopf hat, ausleben. Also, eben. Ja, und ich meine, das wird sicherlich immer weiter besser möglich sein. Also ich meine, das ist ja eh schon krass, was wir hier jetzt mal so machen gerade. Also, und davon können natürlich auch, dass dazu muss natürlich dann wahrscheinlich muss da noch mal eine neue Generation von Chefs auch in die Redaktion, also in die Chefredaktion noch kommen. Da können natürlich auch Sender extrem von profitieren. Also wenn du eine bestimmte Reputation im Netz hast. Also in einem bestimmten Soziotop eine bestimmte Reputation hast, überträgt sich das natürlich auch auf das andere Medium, in dem du da möglicherweise arbeitest. Ne? Ja. So. Ich meine, ich kenne unglaublich viele Menschen, die diese Dudelfunk-Moderatoren einfach nur von vorne bis hinten verachten. Ja, weil das eben, ja, weil die dumm Zeug machen. Also das ist völlig so, intellektuell wertlos sich gerieren. Vielleicht sind die aber alle total schlau und lesen den ganzen Tag Nietzsche und zitieren Kant. Ja. Und vielleicht würde man genau aus diesem, ja, aus dieser Diskrepanz eigentlich auch eine gewisse Unterhaltung ziehen, ne? Dass ich einfach weiß, okay, wenn ich den abends einschalte, wo er sein eigenes Ding macht, da kriege ich um die Ohren gehauen, da muss ich denken bis zum Getten und morgen früh kann ich mir seinen Gesichtsausdruck vorstellen, während er sagt, das beste Wetter der Stadt wurde ihm präsentiert von reifen Scheißens. Ja, das stimmt. Das hat also auch seinen Reiz, kann das so ein bisschen haben. Ne? Ja. Das müssen natürlich Vorgesetzte verstehen. Ob sie das tun oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Ja, das lehrt uns, wir müssen immer weitermachen mit dem Scheiß hier. Ja, oder gerade gefragt, ob wir es jetzt jeden Abend machen. Ja, meinetwegen können wir das auch jeden Abend machen. Außer wenn ich selber sende, dann ist mir das ein bisschen cool. Oder wenn ich selber sende. Wir können es ja dann immer einschleifen in eure Sendung, hijacken. Genau. Nee. Übrigens, du hattest gestern auch einen Podcaster in der Sendung, ne? Hast du das mitgekriegt, Holgi? Ich habe nichts mitgekriegt. Was hatte ich? Der Thorsten, mit dem du am Ende relativ gesprochen hast, der dir so ein bisschen widersprochen hat, hat ja, der mich so gefreut hat. Der mir wieder Worte gegeben hat. Ja. Mann, habe ich mich gefreut. Das ist der Thorsten und der ist bei Bits und so dabei. Ach was? Mhm. Ach, das ist ja auch ein Ding. Ja, ja, ich dachte, du wüsstest das, aber... Nee, war mir, nee. Ja, ja. Siehst du mal, die Podcaster unter sich. Der Cottbusser Podcaster. Ja, nee, aber heute ist der dritte Tag, wo wir das machen, glaube ich, oder? Und, ja, und heute machen heute wir das alles gut. Ja, heute machen wir das vor allen Dingen mit irgendeiner Idee. Ja. Und die Idee lautet einfach, wir schalten uns mal zusammen und besprechen. Ganz anders als gestern und vorgestern. Ja, das sollten wir vielleicht nochmal kurz erklären, weil es wird ständig gefragt. Das wird natürlich nicht erklärt, Entschuldigung. Nein, ich meine, nicht ins Letzte erklärt, aber wir sollten zumindest erklären, dass das ist, was ich wurde jetzt schon tausendmal gefragt, ob das jetzt neu Holgis neues Format ist, aber der Holgi macht dann noch Call-In, genau. Also das hier ist, wir machen CB-Funken. Genau, ja? Das ist die Brummschleife. Also die Brummschleife, über die darf aber nicht gesprochen werden. Wir unterhalten uns und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zuzuhören. Und es wird nicht aufgenommen, beziehungsweise nur gebootleckt von euch. Und ich wollte gerade sagen, es wird nicht von uns aufgenommen. Genau. Oder nur inoffiziell und es wird nicht verfeedet, also man kann es auch nicht abonnieren. Ihr müsst einfach dabei sein, auf ein Auge auf Twitter haben, ob wir abends Lust haben zu quatschen. Und wenn wir es haben, dann könnt ihr zuhören. Ich möchte übrigens, weil so hat das Ganze ja angefangen, hier Dingens nochmal über die Audiotechnik ein bisschen reden. Das kam ja gestern bei mir das dicke Paket an. Ja? Was? Mit dem dicken, tollen neuen Mikrofon Preamp. Und das Schöne war. Du hast dir noch was Neues gekauft, habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, genau, das hatte ich ja angekündigt zu sagen. Ich habe ja diesen DMP3 gehabt, der ein gutes, sauberes Signal hat, aber nicht in ein 19-Zoll-Rack passt. Und deswegen habe ich mir noch so ein 19-Zoll-Gerät gekauft. Und der war richtig so schlimm schlecht. Ich weiß nicht, ob es ein Monatsgerät war. Der hat auch zwei Kanäle gehabt. Der linke hat total fies gerauscht und mit dem rechten konnte man Radio Teddy hören. Was ist Radio Teddy? Polizeifunk. So Kindersender. Achso, das verstehe ich nicht. Radio Teddy. Ja, der hatte einfach UKW-Einstreuung. Und zwar richtig. Das gab es also früher auch mal, dass wenn du einen Deckel vom Topf an eine bestimmte Stelle deines Herdes gelegt hast, hat sich da auch irgendwie irgendeine Spannung aufgebaut oder was auch immer, ein Magnetfeld, und du konntest damit Radio hören. Da gab es ganz spooky so Poltergeist-Geschichten. Ja, genau, das wollte ich nämlich fragen, ob das nämlich auch mit deinem Behringer passiert. Ja, das hätte ich nämlich gedacht, vielleicht durch die billige Verarbeitung. Sowas passiert ja eben bei so Billiggeräten manchmal. Aber da hast du ja momentan, ist alles super, Holgi, ne? Mit dem Ding. Wo jetzt? Ja, an deinem Mischpult. An meinem Mischpult ist alles super, wenngleich ich das gerade gar nicht benutze. Also Achso, du bist wieder auf Maps. Genau, ich bin auf dem Shure jetzt gerade, weil das ist irgendwie am anderen USB-Port lade ich gerade mein Telefon auf. Also ich muss ja sagen, ja, mich selbst bewundern quasi. Genau, das wollte ich sagen. Jetzt aber mal. Aber jetzt richtig. Ja. Was wolltest du sagen? Nee, ist egal. Oh nein! Genau, das wollte ich sagen. Oh nein! Nein, sprich. Aha. Nee, jetzt ist. Doch, sag jetzt, egal. Komm. Nein. Nein. Verstehe. Ich könnte einen Witz erzählen. Ja, mach's auch. Den finde ich nämlich sehr gut und ich finde, der wird zu wenig erzählt. Und zwar, das ist die Frage, wie viel Deutsche braucht es, um eine Glühbirne auszuwechseln? Tja, keine Ahnung. Einen. Deutsche sind sehr effektiv und nicht lustig. Ja, schön. Das Wort, das du meinst, ist übrigens effizient. Jetzt muss er wieder klug scheißen, der Holgi. Hey, geh mich zum Radio. Mann, jetzt musst du mich Grammatik-Nazi nennen. Gott, Wim. Du musst mich jetzt Grammatik-Nazi nennen? Genau, da musst Grammatik-Nazi? Nee, das nein, Semantik-Nazi. Habt ihr eigentlich was zu trinken, was ordentliches? Semantik ist einer, ich habe gerade einen Liter Birnensaft getrunken und mir ist ein bisschen komisch. Warum machst du sowas? Weil ich total auf Birnensaft stehe. Einen Liter? Ja, ich werde ich wahrscheinlich nochmal gut kacken gehen. Es ist erstaunlich, dass du es jetzt noch nicht tust eigentlich. Ja, willst du wissen, dass ich das nicht längst tue, ne? Also, wenn ich nicht aufstehe, solange ich nicht vom Sofa aufstehe, geht das doch. Oh Mann. Oh, das Polster ist schon durchweicht. Das mit der Semantik, das mit der Semantik ist übrigens einer der schönsten Sätze, die ich jemals gelesen habe. Den habe ich gelesen bei Isabel Bogdan im Blog. Wer ist denn das? Das ist eine Übersetzerin aus Hamburg, die ist auch Bloggerin der ersten Generation sozusagen. Mhm. Die hat mal geschrieben, und den zitiere ich seitdem sehr, sehr gerne, diesen Satz, weil nämlich alle mehr möglichen Leute ständig irgendwo Anführungszeichen hinschreiben. Anführungszeichen sind für Leute, die die Semantik nicht im Griff haben und für direkte Rede. Das finde ich einen wirklich sehr, sehr guten Satz, weil dieses Anführungszeichen schreiben geht mir total auf den Keks. Und diese entweder unsichtbaren. Ja, gut, die benutze ich, um Witze zu machen. Ja. Also die benutze ich nicht, ich versuche das zu vermeiden. Also ich versuche immer zu sagen, was ich meine. Im Zweifelsfall dauert es dann halt ein bisschen länger, weil man mehr Worte braucht. Mhm. Holgi, ich habe noch was für dich. Oh, Geschenke. So ähnlich. Und zwar hast du doch mit Tim das letzte Mal in NSFW darüber gesprochen, dass ihr gerne, warum lachst du schon? Ist das nicht NWSF? Entschuldigung. In NSFW über Fußballgesänge gesprochen, ne? Ja, genau. Und da habe ich heute ein schönes, wie heißt nochmal der Herr, der immer das Fernsehen verarscht? Wie heißt er denn? Holgi? Nein, Moment. Herr Holgi. Mann, der auch im Fernsehen immer so mit ins Bild latscht. Wie heißt er denn? Ach Gott. Ja, ist so schlimm. Ja, aber es ist, früher ging er. Ja, und er hat auch mal übrigens eine sehr gute Rede auf den Münchner Medientagen gehalten. Die müsst ihr ja mal hören. Oh ja. Das war wirklich sehr gut. Und der hat, ich kann es euch einfach mal vorspielen, der hat eine Sendung gefunden, an der Dynamo Dresden-Fans, also zumindest ein Dynamo Dresden-Fan. Kenn ich. Kennst du? Kennst du auch, Markus? Spiel trotzdem, ist immer wieder geil. Ja. Hier auf dieser Tribüne steht normalerweise der nicht zu überhörende und nicht zu übersehende Fahnenblock. Thomas, 15-jähriger Oberschüler und ständiger Gast bei Heimspielen, wird so freundlich sein, uns die gebräuchlichsten Gesänge, die hier zu hören sind, einmal in aller Ruhe vorzuführen. Thomas, bitte tu uns doch mal den Gefallen. Es geht, ei, ei, ei. Es geht, ei, ei, ei. Es geht, ei, ei, ei. Dynamo. Dynamo. Ei, ei, ei. Ihre Schmielke ist homosexuell, homosexuell, homosexuell. Und Erich Honecker ist auch homosexuell, auch homosexuell, auch homosexuell. Also ich finde, das könntet ihr doch eigentlich dafür verwenden. Ei, ei, ei. Ja, von wegen doofen Nagel-Ossis, wir können auch ganz schön Stimmung machen. Das ist das Problem. Was ist das Problem? Genau das ist das Problem an Oliver Kalkofes, Geschichten. Die Pointe war zu Ende. Der Witz genau, war, der Höhepunkt des Witzes war bei homosexuell. Und da war das Ding zu Ende. Und Oliver Kalkofe macht grundsätzlich, und darum kann ich den auch nicht sehen, weiter. Und zwar nicht, indem er noch einen draufsetzt, der sogar noch besser wird, sondern grundsätzlich, indem er seine Witze letztendlich, also der erklärt seine Witze. Der macht sie selbst kaputt. Ja. Der macht sie selbst kaputt, indem er sie erklärt. Ja. Und dann aber nicht, indem er sie so erklärt, also das wäre dann noch ein tolles Stilmittel, wenn er hingehen würde und sagen würde, so, und jetzt erkläre ich den Witz. Ja, ist einfach so, und jetzt für die Landwirtschaft nochmal den Witz erklärt und dann mit irgendwie Humortheorie käme oder sowas. Nee, er erklärt den Witz eben, indem er witzig sein will. Ja, er selbst sollte es, ja. Er ist eben nicht witziger als, er wäre gerne witziger als die Situation grotesk ist, die er zeigt, und das gelingt ihm nicht oder so gut wie nie, und das finde ich total tragisch. Ja, deswegen weil der hat so tolle Ideen und reißt immer mit dem Arsch wieder ein, was er mühsam mit den Händen aufgebaut hat. Ja, deswegen ist er auch schlecht geworden, weil er es immer weiter so gemacht hat. Das ist echt schade. Deswegen hatte ich hatte eben auch dann sofort den Ausfade-Impuls, weißt du, an der Stelle, wo ich gemerkt habe, so, ja, es reicht, aber der Anfang ist halt einfach. Der Anfang lustig, ist super. Vor allen Dingen dieses homosexuell. Super. Ei, ei, ei. So. Aber die Einspielung hat geklappt, habt ihr es gemerkt? Ja, ich bin auch total begeistert, ob das bei mir auch klappt. Klar. Crazy. Ich muss mal, das bei mir auch. Wie klappt. Machst du die Einspielung? Ich habe hier halt noch ein Air rumliegen, so ein MacBook. Ach so, also über den zweiten Rechner einfach. Ja, genau. Und okay. Das schnaut sich da rein. Ja, ja, der zweite Rechner, das kann ja jeder. Ja, ich habe ja nicht behauptet, dass es jetzt besonders sophisticated war, was ich hier gemacht habe. ihr hört mein Einspiel nicht, ne? Nee, aber du hast ja auch nicht dein finales Setup am Start, oder? Finales Setup, sowas gibt's doch gar nicht. Ja gut, aber er hat ja durchaus heute schon große Fortschritte gemacht. Ich habe den Holgi beim Autofahren per Twitter beraten. Auf Gottes Willen. Bäm, Verkehrstod in Berlin durch Twitter-Beratung. Ja. Genau, Twitter-Beratung. Das war echt gefährlich, war das. Ach, schade, jetzt hätte ich gerne mal, also jetzt habe ich den Mut gehabt, diesen Mitschnitt zu spielen vom Anrufbeantworter, wo sich jemand darüber beschwert, also über die Art und Weise, wie wir über Doping-Bericht erstattet haben, beschwert. Schickst du mir zu und ich kann es nicht spielen. Nein. Nee, das schicke ich niemandem, weil ich weiß nicht, ob das eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist. Der Typ fängt wirklich sehr, sehr gelassen und sehr, sehr ruhig an. Also ich rufe mal an hier wegen dem Doping. Das ist also das geht so nicht. Und dann beklagt er sich zuerst darüber, dass wir, wenn es ums Doping geht, nicht mit Ärzten oder Apothekern sprechen, sondern mit Fachleuten. Ja, wir würden ja schließlich auch, ich weiß gar nicht mehr, was er sagt, wir würden ja schließlich auch, wenn das Auto kaputt ist, würden wir ja schließlich auch zu einer Werkstatt gehen und nicht zu jemandem, der sich mit Autos auskennt. Also, und das dauert insgesamt 2 Minuten, also 115 Sekunden ist sie lang, die Nachricht. Und der schraubt sich in dieser Anrufbeantworteransage immer weiter hoch und wird immer wütender. Und endet eben, das ist dann bei mir im Geheimblog, kannst du dir das anhören, also holgi.blogger.de. Mhm. Da habe ich einen Ausschnitt davon geschrieben. Du musst dir wirklich vorstellen, ja, ich rufe an wegen dem Doping. Das ist, also das finde ich nicht in Ordnung, wie sie das machen. Und gipfelt eben in das, was muss man für eine moralisch verkommene Drecksau sein? So. So ein bisschen wie der Röschenhof, wie hier der Chat schreibt. Kennst du ja, den Röschenhof? Ja, den Röschenhof kenne ich. Ja. Es ist, naja, der Typ, der regt sich ja nicht wirklich auf. Also der ist ja eigentlich eher fassungslos, der Röschenhof-Typ. Aber der Kerl da aber auf dem Anruf beantwortet, der flippt eben aus. Da könnt mir's kotzen. Das ist echt super. Schade, dass das mit dem Einspiel jetzt hier nicht klappt. Warum klappt denn das Einspiel hier nicht? Ja, was hast du? Ach Mann. Dein Rechner schützt sich vor Persönlichkeitsverletzungen, ist doch genau, super. Das ist ja, aber es müsste doch eigentlich gehen, dass ich jetzt einfach von VLC was abspiele und das auch in Skype landet, oder nicht? Ich hatte heute übrigens auch was Tolles, habe was Tolles erlebt. Habe ich ja schon über Twitter rausgeblasen, dass heute mein Internet kollabiert ist. Und das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich habe dann bei der Telekom angerufen und der meinte, dass ich doch die ganze Zeit am dann so rumgemessen und so und bei mir ging halt nichts und dann meinte er, ja, hier wird aber doch gerade fleißig, irgendwie werden hier doch gerade Daten übertragen. und ich so, nee. Und er so, ja, dann, das ist aber merkwürdig, weil dann bin ich jetzt wohl auf einem anderen Modem, der irgendwie über ihren Anschluss läuft. Und hat er gemeint, er müsste es mal überprüfen, hat mich dann eine Stunde später angerufen, er müsste da jetzt mal hier bei mir um die Ecke zur sogenannten Baugruppe fahren, so heißen nämlich diese kleinen Kästen, die auf der Straße stehen. Achso, ich dachte, das wären die Leute, die dann überall die angestammten Mieter rausklagen und dann die Häuser sein. Nee, mir hat auf Twitter noch einer gemeint, eine Baugruppe klingt irgendwie wie eine Kiffer-WG, das fand ich auch ganz witzig. Das ist auch schön, ja. Baugruppe. Ja, und dann haben sie einfach den Stecker umgesteckt und jetzt geht's wieder. Aber irgendwie fand ich das ein bisschen irritierend, so diese Aussage von ihm, dass da gerade irgendein anderer über meinen Anschluss irgendwie Daten saugt. Da bin ich ein bisschen paranoid kurzzeitig geworden. Ja, das war schon die Geschichte. Die bösen Hacker haben über deinen Anschluss gesaugt. Ja, ist doch... Pferdeporn. Ja, wahrscheinlich. Ich muss jetzt... Oh nein, wir verlieren Hörer. Oh nein. Ah! Hast du das gerade geguckt? Was? Pferdeporn? Was? Das ist mein Platzhalter für Dinge, die illegal getan werden im Internet. Pferdeporn. Funktioniert ziemlich gut, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Mhm. Nee. Deswegen musst du es auch gerade erklären. Ja, genau. Okay, deswegen weiß jeder außer alte Männer, was gemeint ist. Der war schön, hat mir gut gefallen. Ja, der Holgi ist heute immer, wenn man jemand gemein ist zum anderen, das gefällt dem Holgi das heute. Das finde ich super. Das gefällt mir eigentlich immer. Ich weiß nur an den meisten Tagen des Jahres, mich besser zu beherrschen. Oh, ey, das macht mich fertig, dieses Programm. Welches was? Wie spricht man das eigentlich? Colloquy. Colloquy, genau. Warum nehmt ihr nicht ununterbrochen? Warum nehmt ihr nicht schlicht und einfach und ergreifend Adium? Adium. Nein, weil das für ERC ja wohl total lame ist. Das ist totaler Quatsch. Also, ja, ist doch scheißegal. Auf jeden Fall hüpft das Icon von diesem. Ist es bei dir auch so, Holgi? Dann klick mal drauf. Ja, toll, dann, ja gut, aber ich will ja auch mal ein anderes markiert haben. Das muss ja nicht sein, dass jedes Mal, wenn jemand was schreibt, dass es dann hüpft. Weißt du, kauf dir doch einfach ein R24 und nimm Adium. Das hilft eigentlich gegen alle Probleme. Das ist das Verlierer-Setup ab heute. Ach, deswegen bin ich der am wenigsten rumschraubt, ja? Ja, du hast ja noch was. Ach, na, bitte was, wie? Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Wie war das im Zwischenteil? Ich habe dazu nichts zu sagen. Ach so, verstehe. Vielleicht doch oh nein oder so? Dann oh nein! Dann musst du mal in die Einstellungen gehen. Was für Einstellungen? Hast du schon Preferences? Ich benutze das schon länger. Das ja. Colloquy ist in die Einstellungen und dann hast du da unten unter Hinweise, falls du die deutsche Version hast. Hinweise, da kannst du eine Aufklappliste und dann gehst du runter auf Chatroom Activity und schaltest alle Hinweise aus. Ja, die sind aber ausgeschaltet. Witzig, ne? Bounce, das ist interessant. Bounce Icon in the Dock ist nicht angeklickt. Ja, dann ist es kaputt. Das ist doch kaputt. Das ist doch ein Bug. So. Adium. Ja, gut, ich werde es mal ausprobieren. Das klingt übrigens auch ganz witzig, wenn ich hier in meine Flasche spreche. Achso, ich dachte, du hättest wieder irgendwas mit deinem Kompressor gemacht. Das ist der. In Gegenstände hineinsprechen. Das finde ich eine gute Idee. Da können wir eine Stunde mit vorne machen. Das klingt eigentlich wirklich viel besser, wenn wir einfach so reden. Hallo. Wir machen jetzt Gegenstände raten. Was ich habe gerade nichts. Ich habe gerade nichts hier, wo ich reinsprechen könnte. Die leere Birnensaftflasche vielleicht. Das ist nicht. Ich habe eine. Gib dem Holgi nicht noch mehr Birnensaft. Das ist ein Tetrapack hier. Sprich doch mal. Holgi spricht jetzt in den Tetrapack. Jungs, ich habe noch eine Frage. Mhm. Oh nein. Und doch, technische Art. Aber vielleicht, ihr wisst es ja eh nicht. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt hier mal noch DSen einsetzen will? Das habe ich ja eben schon über Chat dich gefragt, Markus. Ja. Aber ich würde gern DSen, weil ich habe weil ich das Gefühl habe, und das haben mir auch schon Leute gesagt, dass ich ein relativ dominantes S habe, so das ist so ein zischendes S. Das wird wohl an meiner Anatomie liegen. Und deswegen wäre das vielleicht ganz praktisch, wenn ich einen DS hätte. Das ist ganz einfach. Das geht ganz einfach. Du nimmst einfach zwei Flaschenkorken und steckst sie in die Wangen. Ja, immer wenn du dein S sagen willst, sagst du eben nicht zum Beispiel Fußballspiel, sondern dann sagst du Fußballspiel. Okay, aber was auch noch funktioniert, ist, wenn du deine Mikrofonkapseln richtig einstellst. Also, wie soll ich denn was? Wo steht denn deine Mikrofonkapsel jetzt? Ja, halt irgendwie so ein bisschen vor meinem Gesicht ungefähr. Ja, genau. Die steht vor dem Gesicht, steht die falsch. Ja, neben dem Gesicht halt. Ja, neben deinem Mundwinkel. Ja, da ist sie auch. Ja mal, so, dass du nicht direkt drauf. Nein. Ja? Was? Nein, ich puste natürlich nicht direkt drauf. Sonst würdest du die ganze Zeit hören. Genau, also die sagen ein bisschen neben deinem Mundwinkel, nicht direkt davor. Genau. Und wir haben auch die ganze Zeit auch gar keine Probleme mit deinem S. Ja, aber in der Aufnahme ist es manchmal anders, glaube ich. Ich glaube, das Skype ist ja sowieso da fies am Rumkomprimieren und alles. Deine Mutter ist fies am Rumkomprimieren. Verstehe, meine Mutter aber, ist fies. Aber tatsächlich weiß ich nichts über die Esser. Ja, die gibt's auch nicht einzeln so, ne? Also nochmal als kleine Box oder so, das gibt's glaube ich nicht. Ne? Das ist immer integriert in irgendein komisches anderes Komprimierungs. Ich glaube, es gibt ein ziemlich cooles 19-Zoll-Gerät. Mit einem Schalter. Nee, das wäre eigentlich cool. So ein 19-Zoll-Gerät mit einem Drehschalter in der Mitte. Und eine rote Lampe drüber und Achtung steht drauf. Ja, okay, war jetzt nicht so witzig, aber es habe ich mir. Doch, hier, es gibt einen einzelnen DSer, zweikanalig. Wo denn? Macht nichts anderes, 545 Euro. Bitte? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Nein. Bei Thomann. Im Fernsehen war gerade Helmut Kohl, das ist ja mal furchtbar. Aber es gibt doch so. Ist krass, dass es dem geworden ist, ne? Nee, da war er, das war noch vor seinem Schlaganfall. Also, dass er, wie er seit seinem Schlaganfall vorgeführt wird, finde ich ein Skandal. Also ich weiß nicht, ob er sich da selber, ob er selber noch begreift, was für ein Bild er da in der Öffentlichkeit liefert. Also aber ich finde das unmöglich, also wirklich von den Medien, da, auf dieses arme Schwein noch eine Kamera zu halten. Also ich hasse ihn wirklich, ja. Hm. Ich bin mit nichts einverstanden, was er an Politik gemacht hat. Ich finde, dass er einer der größten Vaterlandsverräter ist, die Bundesrepublik jemals hatte. Wirklich, an dem Mann ist in meinen Augen kein gutes Haar zu lassen. Aber das hat niemand verdient. Also der Typ ist einfach mal, als dann irgendwas, ich weiß gar nicht, was das war, sein 75. oder so, und die Kameras gezeigt haben, wie er da irgendwie kaum ein Wort klar sprechen konnte und so. Ich finde das ungehörig, jemanden in diesem Zustand zu zeigen. Und so sehr ich wirklich, es ist wirklich, ich verachte Helmut Kohl in einem Maße, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber so, das würde mir im Traum nicht einfallen, den so vorzuführen. Ich verstehe das immer nicht. Ich wüsste gerne, was in den Köpfen der Kollegen vorgeht. Wirklich. Ich habe übrigens hier so einen Knopf im Handy. Das ist aber ganz cool. Der Helmut, der braucht keinen DSer, ne? Der Knopf heißt, was wrong. Ist denn, was hier? Was war das denn? Das ist einfach nur. Das ist ein Knopf. Der ist im iPhone. Ein großer roter Knopf, weil du eben gesagt hast, großer roter Knopf. Ja. Und wenn man da drauf drückt, macht der. Super geil. Geile App. Hier, ich habe gerade den 545-Euro-EDSer gefunden. Ist ja wohl ein Scherz. 5.000. Was? Im Chat hat gerade jemand einen 5.349-Euro-EDSer verlinkt. Ja, aber ich habe hier einen 545-Euro-EDSer, was ich immer noch eine unfassbare Frechheit finde. Sag mal, aber... darf ich auch mal was sagen? Nein, was du machen kannst, ist, du kannst auch einfach später drüber gehen mit dem DSer. Das kannst du ja, aber ich habe auch keinen... Was gibt's denn so? Wie? Na, hast du nicht irgendwie Hindenburg? Ist da kein DSer drin? Nee. Hast du nicht den Hitler Sound Editor? Ja, komm, drück doch mal einen Knopf, Holgi. Wo ist denn das komische Ding? Ja, ich will auch Knöpfe drücken. Scheiße. Komm, drück mal, Holgi. Ja, jetzt drückst du nicht mehr, oder wie? Ja, natürlich nicht. Ich bin doch hier nicht der Pflaumen August. Tolles Spielzeug, wirklich. Da kann man mehrere einstellen, habe ich gerade festgestellt. Ach, der Holgige, der muss immer alles kaputt machen. Oh Gott. Ja, ich wollte da nur mal darauf hingewiesen haben. Ja. Dazu sage ich nur... Oh. Toll. Was war das denn? Das ist die Instant Applause App. Die macht umso mehr Beifall, je öfter du draufklickst. Also das einmal. Und dann halt, wenn man mehrfach macht, dann länger, lauter und so weiter. Mhm. Verstehe. Toll. Wichtige Dinge. Ja. So. Aber meine liebste App, für die ich Geld ausgegeben habe, ist immer noch die folgende. Er hat den Line-In gefunden. Ja? Klingt so, als hätte der Markus seinen Jingle-Einspieler gefunden. Spiel doch nochmal irgendwas vor. Ja, Moment. Ich habe jetzt. Oh, na, ist vielleicht nicht so was Brutales, vielleicht. Warte, ich habe jetzt nochmal den Stream ein bisschen lauter gemacht. Es ist nach 12, da darf man sowas. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal im Chat schreiben, ob das jetzt irgendwie übersteuert ist. Das würde mich mal interessieren. Wenn ja, drehe ich es wieder zurück. Ich teste. Da. Was ich aber tatsächlich finden wollte, ist das andere Ding. Das finde ich aber gerade nicht, das iPad. Etwas verzerrt, okay. Lustige Geräusche drauf. Okay, also ich darf das nicht hier hochdrehen. Gut. Alles klar, es ist übersteuert, wir haben es wieder. Ja, ist ja gut. Deswegen habe ich ja gefragt. Okay, also das darf man nicht tun. Interessant. Holger, was darf man nicht tun? Ja, ich habe hier halt mal den Ausgang mal voll aufgerissen und nun wollten wir mal sehen, ob das dann ein Problem ist. Offensichtlich ist es eins. Na toll. Ja, ich habe es jetzt wieder runtergedreht. Super. So, Kinders, der werktätige Teil der Bevölkerung verabschiedet sich. Ach komm. Jetzt. Ja, was denn? Was ist das denn jetzt? Wie? Ja gut, geh doch. Ja, guck mal, das ist ja auch das Schöne an diesem ganzen Podcast, Internet-Ding, du kannst einfach gehen. Ja. Wenn du das in der Sendung machen würdest, ja? Ja. Zieht da auch ein Morley und so. Aber ja, ganz einfach sagen. Quatsch, da würdest du einfach irgendwie ein bisschen Musik spielen und gut ist. Irgendwie so eine 9 Minuten Kackplatte und dann gehst du nach Hause. Ja, früher haben wir das machst du doch immer, Holgi. Nee, früher haben wir die immer Kackplatten genannt, so lange Rillen, weil da konntest du dann auch mal kacken gehen, während die gelaufen sind. Darum hießen die immer Kackplatten. Nasenduschen und Kacken hatten wir jetzt mal. Nasendusche, Kackplatte. Beim nächsten Mal passiert. Ja, irgendwas mit der Markus war schon von Anfang an müde. Du warst schon von Anfang an müde heute, ne? Entschuldigung, ich habe schon anderthalb Stunden. Das war ja keine Kritik, das war ja nur eine Frage. Ja. Ich kenne das genau. Außerdem hast du heute an einem Fremdstream rumgeschraubt. Wir dürften eigentlich eh nicht mehr mit dir reden. Fremdstream? Ja, an Fremdstrom. Die beide einen eigenen Stream haben und noch einen anderen. Ja, weißt du? Nee, wir haben keinen anderen, wir haben nur einen jeweils. Nee, klar. Nee, ernsthaft, den brauchen wir nicht. Also den ich ursprünglich mir mal überlegt hatte, braucht man nicht. Aha, weil, so? Ja, aber du kannst ja deinen Stream einfach umbenennen, was mir als totaler Idiot gar nicht klar war. Worum geht's denn hier? Das ist ja eigentlich der ja, aber das ist ja eigentlich der Mikrodilettanten-Stream hier. Genau, aber was soll ich denn machen, wenn ich auch mal was streamen möchte ohne euch? Ja, dann musst du dir einen Xenium-Kanal besorgen. Der liegt nicht auf der Straße rum, verstehst du? Hier, ich werde auch gerade informiert darüber, dass ich noch einen eingerichtet bekomme. Ach so, der Herr Nikolas bekommt noch einen Xenium-Kanal, wenn ich mir hier meine Finger wund klöpple und mir einen eigenen Stream von Hand stricke. Nein, hier, Kato, mach mal den Markus ein. Das wäre jetzt, glaube ich, dringender. Oder mach am besten uns beiden noch einen. Das wäre ganz toll. Streams für alle. Genau. Das ist gut. Dann kann nämlich der Markus jetzt ins Bett gehen und davon träumen, dass er bald einen eigenen Radiokanal hat. Ach, ist der Kato der Robert? Das ist richtig. Verrücktes Backofenzeug. Wer hätte das gedacht? Holgi, sag mal, schläfst du auch schon oder wie? Nee, ich wundere mich gerade, worüber ihr euch da unterhaltet. Ich verstehe überhaupt nicht. Der Markus hat vorhin... was hast du gemacht? Irgendwas getestet? Ein Bekannter von dir hat irgendeinen Server und der, darf ich das überhaupt erzählen? Oh mein Gott! Ist schon zu spät, ne? Genau, es ist schon zu spät. Jemand hat einen Server, da läuft ein Darwin-Streaming-Server drauf und da ist eigentlich auch genug Bandbreite am Start, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Das hat die ganze Zeit ganz fürchterlich gehackt. Ja, es ging, soll ich dir das mal schicken, apropos, gerade? Ja, bitte schick mir das auch mal, bitte. Warte, ich schick's dir gerade mal. Markus schwätzt nämlich mal. So, soll ich sie per Skype schicken oder was? Oder wie? Ja. Kann man da einfach was draufziehen? Oder wie? Nee, muss ich klar, das ist total super für die Audioübertragung. Mach mal. Ja, testen wir mal. Geht ja schnell. Mal sehen, was das für einen Einfluss hat. So, ich schicke. Kommt's? Nee, weil du. Also, wenn es nicht kommt, dann liegt es daran. Doch, müsst ihr kommen. Warte. Das ist spannend. Accept. Ah, das dauert jetzt natürlich. Weil der legt das ja unter die. Nee, Welt. Dann machen wir das anders. Ich schick's dir per Mail. Crazy. Crazy. Also so schlimm war das nicht. Das war nur, also es wäre halt. Ja, aber es war nicht so wie hier. Nee. Es würde, und es würde ein bisschen nerven halt. Ja, eben. Auf Dauer. Nerven ist keine Option. Komm, Holgi, erzähl nochmal was jetzt. Komm. Ja, nee, ich bin jetzt auch müde. Na gut. Dann halt nicht, ne? Ja. Dann klar. Halt nicht. So. Ich finde deine Adresse, ach, das da habe ich ja hier. Ich finde, steht auch bei Denik. Das ist übrigens total lustig, dass ich die ganze Zeit denke, mit diesem Blog, was ich mir eingerichtet habe, müsste man ja eigentlich Impressum, bla bla bla. Und ich sträube mich total dagegen. Ich finde das total unangenehm, obwohl natürlich die Adresse nur ein Klick weg ist. Aber trotzdem irgendwie finde ich es komisch. Habt ihr richtig Impressi in eurem Blog? Nö, ich glaube nicht. Ne? Das muss ich noch machen. Ja. Bevor der erste Abmahnaffe um die Ecke kommt. Du hast jetzt genauso wie ich einfach Name und Stadt und E-Mail-Adresse. Ja. Das ist Quatsch. Du musst halt eine Postadresse haben. Ja, aber das ist mir egal. Ich würde gerne. Was passiert denn, wenn ich es nicht habe? Gerne, du darfst auch kein Postfach geht auch nicht. Was passiert denn, wenn ich es nicht mache? Du kannst Dann kommt einer von diesen überzähligen Juristen um die Ecke und mahnt dich ab und kassiert dafür ein paar hundert Euro. Genau, und wenn ich die Adresse hinschreibe, mahnt er mich wegen irgendwas anderem ab. Das weiß er nur noch nicht. So läuft es nicht ganz. Es kommt kein Jurist, sondern es kommt muss sozusagen ein Konkurrent sein. Also abmahnen kannst du, glaube ich, nur im Business-Bereich. Also was diese Adresse im Blog angeht. Und wir sind ja nicht Business. Und naja, doch, du bist Business in dem Moment, wo du zum Beispiel Flatter-Buttons auf der Seite hast. Das soll mir erstmal irgendein Gericht erzählen. Das wird dir ein Gericht sehr schnell erzählen. In dem Moment, wo du irgendeine Form von Geld einnimmst mit deinem Blog, bist du Business. Das ist genau der Grund, warum ich mich da auch gerade noch ein bisschen sträube, das zu machen. Du hast deswegen, hast du kein Flatter drin? Ja. Ach komm, hast du jetzt wirklich Angst, dass die anfangen, Flatter-User abzumahnen mit ihren 10 Cent? Nein, das geht nicht darum. Das ja, geht ja, darum. Aber alles, was du in deinem Blog machst, bekommt von der juristischen Bewertung her sozusagen eine andere Schwere, wenn du es gewerbsmäßig betreibst. Und, ja, und gewerbsmäßig heißt, du verdienst Geld damit. Und da reicht es 1 Cent im Monat. Und das heißt zum Beispiel, wenn du also heute hier irgendwie Ausschnitt gespielt von Kalkofe von blablabla, ist ja Urheberrechtsverletzung. Und Urheberrechtsverletzungen, das ist ja auch ganz klassisch sozusagen, sind unterteilt privat sozusagen, wirst du nicht so hart belangt. Aber wenn dir eine gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzung vorgeworfen wird, ist das schon, das ist halt schon eine ganze Nummer härter, also inklusive Geldstrafen und Knast und so eine Scherze. Und die Schwelle für gewerbsmäßig ist halt genau, verdienst du damit Geld oder nicht. Also muss ich jetzt jemand, der ach, irgendwie können wir mal kacken gehen, oder? Also. Ja, das ist natürlich alles nur hochtheoretisch und so, aber manchmal ist ja auch. Das Problem ist, dass die Welt voller Juristen ist, die die Welt wirklich zu einem sehr unangenehmen Ort zu machen pflegen. Das ist eben das Problem dabei. Und früher oder später findet sich immer irgendein Typ, der zwar nicht sonderlich helle ist, aber sehr diszipliniert war und darum sein Jurastudium mit absolviert hat und beendet hat. Und wird dieses Geschäftsmodell wieder auffahren. Ne? Also das ist eben wirklich die perfekte Einnahmequelle für all die Anwälte, die hier in der Gegend rumlaufen. Darum, die sitzen ja auch alle im Bundestag, darum wird dieser Schwachsinn mit den Abmahnungen ja auch nicht abgeschafft. Ne? Ist ja die am stärksten im Bundestag vertretene Berufsgruppe, sind Juristen. Ich muss mal kurz reinhören in das, was da heute passiert ist. Ist auch ein bisschen leise, aber jetzt werde ich gerade auf mein eigenes Impressum hingewiesen. Ja, ich weiß, aber da ist keine Adresse drin, soweit ich weiß, oder? Doch, da ist eine drin. In einem ist eine drin. Hast du schon... Okay, stimmt, tatsächlich. Halt noch kurz zu hier. Oder hier mit Stereo hat aber keine Probleme. Jetzt macht er dann. Okay, du nimmst jetzt auf. Ich quassel jetzt. Ich habe nämlich, was ich gemacht habe, sind die Channels auf Mono umgestellt, weil ich denke. Aber was genau meinst du denn, was da schlecht dran war? Auch in kleiner, wenn man nur in ein Mikrofon rein muss. Das versteht der Holgi jetzt gerade nicht. Pro der spielt gerade eine Aufnahme ab. Aber vielleicht ist das zu wenig. Was ich natürlich noch machen kann, ist. Die Rate hochsetzen. Das ist echt verwirrend. Ob das dann besser ist. Hörst du nicht diese kleinen... Stell das oben, machen wieder an, dann musst du mal wieder... Da drin. Ich sag dann per Chat Bescheid. Das nee, hab ich nicht gehört. Ja, aber über Skype hört man das jetzt auch nicht. Weil ihr beide da drüber gequatscht habt. Ich meine ja auch nicht dich, dass du das hörst. Ich meine den Markus. So. Hörst dir mal in Ruhe an. Weil wenn du es wirklich auf Kopfhörern hast, dann hatte ich den Eindruck, dass es irgendwie komische Faxen macht. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie bei mir beim Abspielen, weißt du, dass da irgendwas Komisches passiert. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Womit hast du den Stream gestreamt? Ja, ich habe es einfach nur in Safari aufgemacht und da auf Play gedrückt. Keine Ahnung, ob das irgendwas damit zu tun hat. Ja, weiß ich halt auch nicht. Ich dachte normal, es ist ja QuickTime eigentlich normal. Also macht ja auch keinen Unterschied. Ja. Man weiß es nicht. Ja, es ist alles kurios. So sieht's aus. Musst du morgen moderieren, Markus. Jawohl, das Chaos-Radio. Oh. Was ist ein Thema? Dezentrale soziale Netzwerke. Also für mich kurz... Früher hieß das Nachbarn. Für mich kurz zusammengefasst ist der Untertitel der Sendung wahrscheinlich, warum Diaspora nicht funktioniert. Es heißt vor allen Dingen Diaspora. Das gibt so Worte, die grundsätzlich, es heißt auch nicht Telepolis, sondern Telepolis. Ach, der Holgi heute wieder. Nee, da kriege ich wirklich zu viel drüber. Entschuldigung. Okay, Holgi, du hast die Wahl. Entweder wir podcasten auch noch nach 12 oder lässt mir sowas durchgehen oder ich muss einfach... Nein, ich muss dich da korrigieren, weil sonst sagst du es morgen in deiner Sendung falsch und dann halten dich alle für Lala. Ja, dann hätte ich auch mein Ziel endlich erreicht. Oh nein! Dieser Kretschmann, im Fernsehen ist gerade dieser Kretschmann von den Grünen da unten. Wie heißt in das Wort? Holgi, sag doch mal das Wort. Bitte was? Telepolis. Nein, das andere. Grimmswotten. Grimmswotten? Oh, hab ich dem mal Wurzenhobel. Da bobbt einer die Wurzen zusammen. Dieser Kretschmann von den Grünen sieht auch aus. Wer ist denn das? CDU. Wer ist denn der Kretschmann nochmal? Das ist dieser Grüne, der Ministerpräsident von Baden, der immer diese schlecht sitzenden Anzüge. Wo ich auch mal denke, so, Alter, du bist Ministerpräsident, gehst du mal zum Schneider vielleicht? Aber Holgi, da wollte ich dich immer was fragen. Du das hast ist doch so unglaublich. Ey. Ich meine, wenn so Fettsäcke wie ich schlecht angezogen sind, kann ich das ja noch nachvollziehen. Aber der Typ verdient richtig viel Geld, der kann doch mal zum Schneider gehen. Du stehst auf gute Kleidung, gell, Holgi? Ich mag es, wenn Menschen gut angezogen sind. Ja. Ich selber habe tatsächlich, ich bin nicht sehr geschmackssicher. Das ist ein bisschen das Problem. Darum passiert es mir sehr häufig, dass ich eher schlecht angezogen bin. Sagen wir mal so, wenn ich Geld genug hätte, würde auch ich zum Schneider gehen und würde den ganzen Tag nur gut angezogen rumlaufen. Zum Herrenausstatter? Nee, zum Herrenausstatter gehe ich ohnehin. Mhm. Ich habe aber kein Geld, darum sind meine Hemden zu groß in den Schultern. So, Also du würdest dir Maßklamotten anfertigen lassen? Ich würde es machen wie ein Freund von mir. Also wäre ich nicht fett, muss man immer dazu sagen, weil dann hast du es ein bisschen schwerer mit Klamotten finden. Wenn ich normalen Körperbau hätte, oder eine normale Figur hätte, würde ich mir ganz einfach ordentliche Hemden kaufen. Ordentliche Hemden kosten keine 19 Euro, ne, sondern die kosten vielleicht eher sowas wie 50, 60 Euro das Stück. Und würde mit diesen Hemden von der Stange zum Schneider gehen und sagen so, und das machst du mir jetzt mal so, dass es ordentlich sitzt. Mhm. Und dann kostet nochmal so 10, 15 Euro für die Schneiderarbeit. Das ist gar nicht so teuer. Und dann hast du aber ein Hemd, das sitzt fast wie maßgeschneidert. So würde ich das machen. Mhm. Ich kann das nicht, weil, wie gesagt, ich bin zu fett dazu. Mhm. Ja, wieso? Du kannst ja doch auch, kannst du nicht auch die Hemden in deiner Größe dir zurecht schnibbeln? In der Regel ist es so, dass das Hemden, wenn du sie dann kaufst, also du kaufst sie nach Kragenweite, in der Regel ist es so, dass sie in den Schultern gut passen und am Bauch ein bisschen weit sind. Mhm. Dafür gibt es dann mittlerweile auch so dieses Slim Fit und wie sie alle heißen. Mhm. Wenn du normalen Hemd kaufst, ist es meistens so, dass sie in der Schulter wirklich gut sitzen und am Bauch ein bisschen weit sind oder an der Brust ein bisschen weit sind. Und da kannst du es leicht enger machen lassen. Mhm. Bei mir ist es so, ich habe am Bauch eine Kragenweite mehr, als ich in den Schultern habe. Das heißt, die Hemden, die ich kaufe, sind im Grunde in den Schultern, sitzen meine Hemden grundsätzlich schlecht. Hm. Weil sie eigentlich eine Nummer zu groß sind. Also an meinen Schultern sind meine Hemden eine Nummer zu groß. Hm. Und das enger machen zu lassen, wird schwierig, weil du dann natürlich auch den Ärmelansatz ein bisschen hochkriegen musst und sowas. Hm. Ja. Hm. Kompliziert. Ja, man kann damit leben. Ja. Also es ist, ich habe immerhin merke ich, wenn jemand einen schlecht sitzenden Anzug anhat, ist jetzt auch nicht schwer. Der Herr Kretschmann zum Herr Kretschmann. Ja, schlecht sitzenden Anzug, Hemd in der falschen Farbe und dann streifte Krawatte. Da frage ich mich ja sowieso, sag mal, Alter. Streifte Krawatte als Staatsmann? Ich meine, es ist so klar, wenn so vulgäre kleine Hüpfer wie der Berlusconi oder der Sarkozy sowas machen, dann kann ich das ja nachvollziehen. Wahrscheinlich denkt er, die gestreifte Krawatte sind die Turnschuhe von 2011. Genau, das Zeichen absoluter Lässigkeit. Ja, ich würde auch bezweifeln, dass der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ein Staatsmann ist. Hm? Muss man auch noch drüber nachdenken. Oh, jetzt werden wir aber bissig. Es ist tatsächlich oft die Frage, ob man so gerade so mit so Landtagsabgeordneten, ob mit denen ein Staat zu machen ist, frage ich mich auch häufig. So, ich wollte ja eigentlich schon irgendwie längst weg sein, oder? Ja, geh doch. Der mag ja auch. Ich habe kein Bier mehr im Kühlschrank. Das ist oh mein Gott. Schlimm. Das ist echt. Ich habe auch keins. Ich habe noch Bier im Kühlschrank. Tschüss. Ja. Dann gehen wir jetzt halt nach Hause. Gehen wir nach Hause. Lebt das wohl. Pumpschleife. Es gibt hinterher keinen Mitschnitt davon. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt keinen Mitschnitt. Also es gibt einen Mitschnitt, aber den teilen wir nicht oder den verfieden wir. Das heißt, wir machen sowas. Wir sind sozusagen. Das ist sowas. So was exklusiv Insidermäßiges, was wir hier. Ah, cool. Das habe ich mir eigentlich so gedacht. Ich meine, ich wollte das eigentlich zur Diskussion stellen, eigentlich. Lass uns noch ein bisschen DRM draufwerfen. Genau. Nein, finde ich eine gute Idee, einfach zu sagen, okay, wir machen das, wenn wir Bock darauf haben und hinterher gibt es das nicht als Mitschnitt, jedenfalls nicht über unsere offiziellen Quellen. Das finde ich eine schöne Idee. Genau. Ja. Ich habe das nämlich, ich wollte einfach mal diesen Live-Aspekt, habe ich gedacht, wäre vielleicht einfach mal schön deutlicher zu betonen. Und das hat dann natürlich auch den Effekt hinterher, dass es also der fromme Wunsch dahinter ist natürlich, das machen Radios ja auch, der fromme Wunsch dahinter ist, dass es sich rumspricht und so einen gewissen legendären Nimbus entwickelt. Das wäre dann die Kür, ne? Ich habe noch was Alter, ich habe gestern gab's wieder eine Brummschleife, hast du gehört? Nee, Scheiße, habe ich verpasst. Und dann, weißt du, was dann kommt? Dann kommt der Mitschnitt-Service, der auf gebrannten CDs für 60 Euro die letzte Sendung zur Verfügung stellt. Nein, es wird ja Mitschnitte geben im Netz. Also irgendwer wird das ja mitschneiden und ach, komm. Aber halt. Ach Mann, aber jetzt hast du irgendwie wieder meine Idee wieder verarscht, Holgi. Wieso verarscht? Ja, weiß ich nicht. Das klang jetzt so ironisch, als wäre das alles. Nein, das ist überhaupt nicht ironisch. Das ist so läuft das Spiel. Und warum sollte dieses Spiel auf dem Kanal, auf dem wir jetzt gerade verbreiten, anders laufen als auf allen anderen Kanälen? Ja. Ja, du hast die Wahl. Entweder du machst was alle mitkriegen, dann hast du dann ist das Qualitätsmerkmal nennt sich dann Talk of the Town. Das ist das, was modernes Formatradio haben will. Sie wollen Talk of the Town sein. Sie wollen, dass jeder über sie redet. Und das erreichst du eben am besten damit, dass du so einseitig bist, dass egal wann man dieses Radio einschaltet, immer über dasselbe Thema gesprochen wird. Dann kannst du davon ausgehen, dass alle das Thema auf dem Sender gehört haben und darüber reden. Mhm. Oder aber du machst es durch irgendwelche spektakulären Aktionen. Dann bist du auch Talk of the Town, weil alle reden über dich. Oder du versuchst eben so ein legendäres Ding zu machen. Ne? Genau. So wie früher, als es noch keine Mitschnitte gab, Jürgen Kuttner hören. Ja? Ich habe mich grundsätzlich geärgert, wenn ich Kuttner verpasst habe. Ja, und das ist das, was ich auch wollte. Das ist das, was ich wollte. Weil ich aber das Schöne ist, wir können es ja ruhig zugeben. Also ich habe da überhaupt keine Probleme, mit das transparent zu machen, aus welchen Gründen ich handle. Das ist gut. Ja. Und deswegen folgen alle der Brummschleife auf Twitter. Weil da schreien wir es nämlich im Zweifel immer auch raus, wenn wir hier loslegen. Genau. Oder nicht. Sagen wir Genau. Schreien wir es ja. So ist es. Ja. Man weiß nicht, wann es wieder passiert, aber irgendwann schon. Ich habe den Rest der Woche keine Zeit. Echt nicht? Nee, das ist ein bisschen doof. Ich habe gerade, meine Mutter ist zu Besuch aus England. Du hast eine Mutter da? Ich habe eine Mutter da, die ist heute mit dem Flieger gekommen. Ist ein bisschen spät irgendwie jetzt für deine Mutter-Scherz als Ausrede? Entschuldige mal. Ja. Du kommst doch aus einer Pfarrersfamilie, ne? Johannes 1927 musst du mal in der Familie verbreiten. Wie ich? Nee, der andere. Ach so. Johannes 1927, der Satz, der da steht, ich weiß nicht, worum es da geht, der endet mit den Worten deine Mutter, Ausrufezeichen. Das heißt, siehe, deine Mutter. Warte, ich kann's vorlesen. 1927, Moment, da steht. Nee, da steht nicht deine Mutter bei 1927. 1926 fängt an mit, als Jesus seine Mutter sah. Ja, das ist natürlich die Frage, welche Übersetzung du hast. Das kann natürlich sein, aber 1927. Ah, doch. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Das heißt, ich mache das ganz gerne. Das habe ich mir abgeguckt bei einem Schriftsteller, dessen Namen ich jetzt auf die Schnelle natürlich mal wieder vergessen habe. Mhm. Der macht das auch mal. Der zitiert einfach die Bibel komplett zusammenhanglos. Ich meine, die Christen ja auch. Die nehmen ja auch immer ihr Buch und begründen alles mit irgendwelchen Zitaten, die sie da so rausholen. Und das macht der auch. Aber der nimmt eben total absurde Zitate aus der Bibel, die irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben. Darum finde ich deine Mutter, Johannes 1927, eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das stimmt auch irgendwo eins. Das heißt, da steht, ja, nein, nein. ja, nee. Jetzt beginnt der Holgi aber echt zu zerren. Ich glaube, es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Mann, oh, ja, ist ja gut jetzt, Markus. Also echt, also so ein Spaßkiller heute, Markus. Aber wir schieben es mal auf die Uhrzeit. Spaßkiller? Der Markus. Ja, weil du uns dauernd ins Bett schicken willst. Aber nee. Ist ja auch gut so. Hör dir doch die Holgi an. Ja, echt? Ja, stimmt. Ja, hör dir das mal an. Holgi, sag mal was. Soll ich ihn sagen? Oh. Birnensaft, sag mal Birnensaft. Okay, ich glaube, der Internet wird auch gerade gehijackt. Gell, wir wissen nicht, wann es wiederkommt. Ja, ich wollte nur gerade sagen, dass meine Mutter da ist gerade. Deswegen ist jetzt fängst schlecht. Du schon wieder damit an. Die ist heute mit dem Flieger gekommen aus England und hat es geschafft. Trotz Asche. Ich wollte gerade sagen, die wird 2 bis 3 Wochen bleiben. Ja, das kann natürlich unter Umständen. Ja, und dann muss ich mich kümmern und dann ist irgendwie alles immer so ein bisschen abends schwierig. Oh. Aber ihr könnt ja auch ohne mich. Halt um Nein, es, sowieso, jetzt passiert erstmal vier Monate lang nichts. Nein. Natürlich. So ist das wieso denn? Ich dachte, du willst. Naja, egal. Wird nicht drüber geredet. Mhm. Genau, weil nämlich die erste Regel des Tautologie-Clubs ist die erste Regel des Tautologie-Clubs. Gute Nacht. Gute Nacht.